Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Literarischen Kolloquium in Berlin und wo immer Sie uns draußen an den Radiogeräten zuhören. Die Schriftstellerin, die ich Ihnen heute Abend in unserer Sendereihe Studio LCB im Deutschlandfunk vorstellen möchte, sind Sibylle Lebitscharow und Juli C. In beider neuer Romane spielen Geschwisterbeziehungen und tote Familienmitglieder eine zentrale Rolle. Ein Vaterbuch wie Sibylle Lebitscharows Apostolov, getrieben gleichermaßen von weißglühendem Hass und wortgewaltigem Humor, gab es in der deutschen Gegenwartsliteratur noch nie. Stellen Sie sich vor, Ihr Vater wandert in den 40er Jahren zusammen mit 18 anderen Bulgaren nach Deutschland ein. In Stuttgart heiratet er eine brave Schwäbin und baut sich eine Existenz als Arzt auf. Sie und ihre 2 Jahre ältere Schwester wachsen behütet in der bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderwelt auf. Dann aber erfährt ihre Kindheit den entscheidenden, den unheilbaren Riss. Ihr Vater begeht Selbstmord im Alter von 43 Jahren. Erhängt er sich einfach, da sind sie 11. Stellen Sie sich weiter vor, gut 30 Jahre später bietet Ihnen ein exzentrischer Milliardär 35.000 Euro dafür, dass Sie die Leiche Ihres Vaters zusammen mit den sterblichen Überresten seiner bulgarischen Kumpel von früher in die alte Heimat überführen. Die beiden Schwestern in Sibylle Lebitscharows Roman gehen darauf ein und so nimmt ein aus 11 Mercedes-Benz Stretch-Limos gebildeter Leichenzug Fahrt auf von Stuttgart gen Sofia. Auf der Rückbank einer der Protzkarossen unsere unbarmherzig kommentierende Erzählerin. Selten wurde einem ganzen Land derart die Leviten gelesen, wie die 1954 in Stuttgart geborene, heute in Berlin lebende Sibylle Lebitscharow dies in Apostolov mit Bulgarien macht. Oder macht sie es nicht doch eigentlich eher mit Deutschland, jedenfalls mit Stuttgart? Lebitscharows Roman lässt sich gleichermaßen lesen als Klage über den abwesenden Vater auf Erden wie im Himmel. Kein Zufall jedenfalls, dass der Vater in diesem Roman Christo heißt. Darüber wird heute Abend zu reden sein. Ich persönlich liebe die Literatur von Juli C., weil diese Autorin den Mut besitzt, gelegentlich auch mal den philosophischen Hochsitz zu erklimmen. Die Wirklichkeit, lässt Juli C., etwa eine der Hauptfiguren aus ihrem vorangegangenen Roman Schilf, denken, die Wirklichkeit ist nicht mehr als ein Vertrag zwischen 6 Milliarden Parteien. In Corpus Delicti ändert die studierte Juristin Juli C. diesen Vertrag und extrapoliert eine Wirklichkeit in naher Zukunft. Juli C. jongliert seit ihrem 2001 erschienenen Debütroman Adler und Engel in ihrem Werk mit Ideen und Konzepten der Philosophie und der Physik. Zudem ist Juli C. die einzige Autorin, die ich kenne, die zurzeit eine Klage beim Bundesverfassungsgericht laufen hat. Auch in Juli C.'s neuem Roman Corpus Delicti dreht sich alles um einen Toten, den Bruder der Erzählerin, der im Gefängnis Selbstmord begangen hat, mit einer Angelschnur, die ihm seine Schwester besorgt hat. Corpus Delicti ist eine Dystopie in der Tradition von Aldous Huxleys Brave New World oder George Orwells 1984. Die 1974 in Bonn geborene Autorin schildert darin ein Deutschland unter der Knute einer allumfassenden, alles durchdringenden Methode, eine vorgeblich wohlmeinende Erziehungsdiktatur, die alle Bürger fest im Griff ihrer täglichen und nächtlichen erhobenen biometrischen Daten hält. Sport ist Vorschrift, Alkohol genauso illegal wie Zigaretten, Fitness erste Bürgerpflicht. Statt Guten Tag oder Grüß Gott lautet der Gruß in diesem Lande Santé. Wie alle Dystopien ist Juli C.'s Corpus Delicti natürlich auch ein satirischer Spiegel der Gegenwart mit ihren allgegenwärtigen Debatten um marode Gesundheitssysteme, Rauchertoleranz und Eigenverantwortung im Umgang mit dem eigenen Körper. In beiden Romanen, also Juli C.'s Corpus Delicti und Sibylle Lebitscharows Apostolov, stehen Geschwisterpaare im Mittelpunkt. Doch um die Wahrheit zu bekennen, ihr die Ehre zu geben, ich habe die beiden Autorinnen heute Abend allein auf Grundlage der Qualität ihrer literarischen Werke der Vergangenheit eingeladen und nicht, weil ich die Parallelen und Anknüpfungspunkte in den beiden neuen Büchern so überzeugend fand. Es sind 2 verschiedene Autoren mit 2 verschiedenen Werken. Wie immer, im Studio LCB werden die Autorinnen lesen und ihre neuen Texte diskutieren. Als dritten im Bunde begrüßen darf ich dazu den Literaturkritiker Itzhomar Mangold, Jahrgang 1971, noch als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung angestellt, Ab April wechselt Ijoma Mangold dann zum Feuilleton der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Außerdem wirkt er in der Klagenfurter Jury bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur mit, wo der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen wird. Und zusammen mit Amelie Fried ist Ijoma Mangold als Moderator der ZDF-Fernsehliteratursendung Formerly Known as Lesen benannt. Ehe wir uns gleich den beiden Romanen zuwenden, eine allgemeine Frage an die Runde vorab. Der angekündigte Umzug des Suhrkamp-Verlags nach Berlin hat in den letzten Wochen erneut eine Diskussion um den föderalen Aufbau des literarischen Lebens in Deutschland angestoßen. Sibylle Levitscharow lebt in Berlin, Juli C. in Brandenburg. Ijoma Mangold wird demnächst zwischen Hamburg und Berlin pendeln. Gibt es in Ihren Augen eigentlich überhaupt noch den literarischen Föderalismus oder wurde der nicht längst abgelöst vom Berliner Zentralismus? Frau Levitscharow. Also was die Autoren angeht, ist es ja schon so, dass hier eben einfach sitzen, glaube ich, 80% oder so aller, die da schreiben. Aber generell würde ich sagen, ist natürlich der Föderalismus, wenn wir jetzt in die Oper gehen, ins Theater, in alles, was da kulturell geschieht, ist der Föderalismus eigentlich eine wunderbare Sache. Das möchte ich doch betonen. Nur in dem Fall, dass der Verlag nun hierher kommt, das begrüße ich natürlich, weil ich hier bin und auch ein bisschen die Gründe vielleicht verstehe. Aber generell bin ich eher eine Anhängerin des Föderalismus. Ja, das muss ich doch etwas präziser noch wissen. In Ihrem neuen Buch heißt es, wozu mehr, wenn es am Meer hässlicher ist als in Berlin? Das sagt die Erzählerin da. Gefällt es Ihnen denn überhaupt hier? Mir gefällt es zum Leben sehr, außerordentlich gut, sonst wäre ich da nicht 35 Jahre geblieben. Nur schreiben wollte ich nie über Berlin. Ich finde, das ist eine Stadt, die eigentlich nicht zum Schreiben reizt. Juli C., ich muss ja den Spieß bei Ihnen umdrehen. Sie wohnen nicht in Berlin, gehören also diese 20-prozentigen Minderheit an, die Sibylle Levitscharow als Berlin-Verweigerer definierte. Begründen Sie dies? Also ich bin absichtlich nicht nach Berlin gezogen, weil ich nie gern der Mehrheit angehöre. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich 80% sind, werde jetzt aber, da ich nah bei Berlin wohne, glaube ich, doch dazugezählt. Also jedenfalls steht immer, lebt in Berlin. Wie? Ja, wie weiß ich auch nicht, aber das steht. Sie werden auch noch eingemeindet? Ich werde eingemeindet, also zuvor nach Leipzig, als ich da auch schon nicht mehr war und jetzt nach Berlin. Würden Sie ein föderaler, jedenfalls in seiner Kultur aufgebautes Land begrüßen? Ja, ich bin natürlich Anhänger des Föderalismus, aber der Suhrkamp-Umzug ist ja eigentlich ein dezentraler Akt, weil wenn man die Verlagswelt betrachtet, die ist doch so stark in Frankfurt konzentriert, dass jeder, der da rausgeht, im Grunde den Dezentralismus stärkt. Insofern ist Suhrkamp doch eigentlich ein Vorreiter des Föderalismus, in dem Sie jetzt umziehen. Sie verlegen im Verlag Schöffling und Co. in Frankfurt am Main von Beginn Ihrer literarischen Tätigkeit an. Und Sie sollen auch nach Berlin übrigens, finde ich. Ja? Ja. Sind die Millionen da schon versprochen? Ja. Nein, das nicht, aber ich habe es dann einfach kürzer, wenn ich dahin will. Ah, verstehe. Ijoma Mangold, wird denn Ihre neue Literatursendung im ZDF aus Berlin kommen? Ausdrücklich nicht, weil sich der Sender sagt, in Berlin passiert sowieso schon so viel. Wir sind als nationaler Sender auch dem Föderalismus verpflichtet. Insofern wissen wir zwar noch nicht, wo wir die Sendung machen, aber bestimmt nicht in Berlin. Was bedeutet in Ihren Augen denn diese Hauptstadtkonzentration für das literarische Leben hierzulande? Also es ist eine Konzentration der Autoren, wie Frau C. richtig sagt, keine Konzentration der Verlage. Verlagshauptstadt ist immer noch München, auch wenn man das nicht so mitbekommt. Hamburg spielt natürlich auch eine große Rolle und die Traditionsverlage in Frankfurt, die im Übrigen jetzt natürlich, weil Suhrkamp, glaube ich, große Haltegebühren von der Oberbürgermeisterin angeboten bekommen hat. Die anderen Frankfurter Verlage strecken jetzt auch alle die Finger und sagen, ah, vielleicht gehen wir auch nach Berlin, wenn wir nicht entsprechend entschädigt werden. Grundsätzlich bin ich immer gerne natürlich, wie Frau Zini, auch auf der Gegenposition. Und wir hatten lange ein Phänomen, das der damalige Kulturstaatsminister Michael Naumann den Verfassungsfolklorismus nannte, nämlich diese übersteigerte Verteidigung des Föderalismus, der Eigensinn der Länder, der gegen jede sinnvolle nationale Kooperation und auch jede sinnvolle nationale Repräsentanz nach 1989 immer aufschrie, als ging es sofort ans Eingemachte. Zu dem Zeitpunkt war ich unbedingt gewissermaßen nationalistisch gesinnter, als ich es heute bin, wo ich das Gefühl habe, wir haben jetzt schon sehr viel an Kulturpräsenz und auch vor allem an Geld, was in Berlin in national repräsentative Kulturprojekte gebuttert wird. Das haben wir. Und das ist auch gut so. Das will ich nicht in Frage stellen. Jetzt entdeckt man, finde ich, umgekehrt eher wieder den Reichtum der Länder, den Reichtum unserer ehemaligen Residenzstädte. Gerade auf der Ebene von Oper und Theater finde ich es dann doch erstaunlich, wie sich das Spannendste immer wieder wandert. Also was weiß ich, Schauspiel war, glaube ich, jetzt die letzten 5 Jahre Hamburg. Oper war mal in den, so um die Jahrtausendwende war das eindeutig Stuttgart. Gewissermaßen die Krone der spannendsten Kunstperformance wird immer weitergereicht. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Zustand an Deutschland. Wenn Sie in Frankreich als Autor nicht in Paris leben, existieren Sie im Grunde jenseits eines Nobelpreisträgers für Le Clézio im Grunde für die Medien in Frankreich nicht. Kann man als Autor in Deutschland immer noch leben, wo man möchte? Oder muss man jedenfalls als junger Autor, als junge Autorin in Berlin sein? Finanziell lohnt es sich, in Berlin zu leben, weil die Lebenshaltungskosten so niedrig sind. Und das ist bei Autoren ein wichtiger Faktor. So erklärt sich ja jede Kunstblüte der großen Metropolen meist umgekehrt proportional zum Mietindex. Ja, und was hinzukommt, ist, dass meinem Eindruck nach in Berlin in den letzten Jahren was entstanden ist, was ich, glaube ich, vorher in Deutschland in den Jahren davor so nicht gab, nämlich wirklich wieder Autorengespräch innerhalb einer Stadt. Also viele, die hier wohnen, von denen weiß ich, dass sie sich tatsächlich auch ständig treffen. Also die wohnen nicht nur hier, sondern die besuchen gemeinsam Cafés, machen Literaturzirkel, tauschen sich aus. Und es entsteht dann eben wirklich so eine kulturelle Szene, die man vorher in der Form eigentlich nicht hatte. Und das ist, glaube ich, was Spannendes. Das braucht Literatur auch, um sich zu entwickeln. Und das bleibt natürlich nicht ohne Rückwirkung auf die Literatur selbst. Sibylle Lebetschau, in einem Interview haben Sie auf die Frage nach dem Anlass, sich mit der Geschichte von Apostolow zu beschäftigen, geantwortet, es hätte keinen, Zitat, innerlich drängenden Anlass gegeben, aber einen von außen. Von den Herren Janetzky und Geiger vom Literarischen Kolloquium wurde ich auf das Engagement der Robert-Bosch-Stiftung für Osteuropa aufmerksam gemacht. Also hier schließt sich ja der Kreis. Jetzt, das müssen Sie erläutern. Also ich bin den beiden Herren und dem Haus natürlich sehr dankbar, dass sie mich nicht darauf aufmerksam gemacht haben, weil ich das gar nicht wusste. Und als ich den Namen Robert Bosch hörte, da habe ich das erstmal eine Nacht überschlafen, dachte erst, das machst du jetzt nicht, weil ich eigentlich gar nicht nach Bulgarien fahren wollte. Das ist ein kleines Stipendium, das ist daran geknüpft, dass man recherchiert in dem Land, um das es dann geht. Aber da hat eine Nacht dann doch viel bewirkt, weil Robert Bosch war bei uns der Familienheilige zu Hause, eine ganz große Figur. Mein Vater hat seine erste Stelle bekommen im Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart nach 1945. Und der Mann, mit dem ich zusammenlebe, dessen Großvater war Personaldirektor beim Bosch. Und dann dachte ich, also mehr Bosch und Aufmunterung bedarf es eigentlich nicht, auch mehr des Vaterverweises. Und nun köcheln so Geschichten ja schon lange in einem oder bereiten sich vor und man tut es dann doch nicht und verschiebt es oder es gibt nicht so ein drängendes Problem vielleicht damit. Aber wie gesagt, der Name Bosch hat dann doch sehr als Zünder funktioniert. Der Roman ist Ihrem Vetter gewidmet. Sie sind also tatsächlich nach Bulgarien gereist zu Recherchezwecken. Das bin ich. Und da ich ja zwar einen bulgarischen Vater habe, aber der sprach mit uns Kindern Deutsch, spreche ich kein Wort Bulgarisch. Und um etwas genauer die Dinge zu erfahren und überhaupt sich auch ein bisschen besser auszukennen, das kann man ja nicht alles durch Lesen erwirtschaften, habe ich meinen Vetter mitgenommen, der glänzend Deutsch spricht. Und der war mir natürlich eine große Hilfe, weil er mich auf vieles auch hinweisen konnte, selbstverständlich. Wenn wir zurückblicken auf Ihr Werk, ist es ja schon nach Montgomery und Consumatis der dritte zum Teil in Stuttgart angesiedelte Roman. Der Vorort von Stuttgart, Dägerloch, spielt eine große Rolle. Beschreiben Sie doch für unser Berliner Publikum hier, sofern nicht Schwaben, und unsere Hörer am Radio, was Dägerloch eigentlich ist und was es für Sie bedeutet, was Dägerloch in Ihnen auslöst. Es löst etwas aus, glaube ich, was nicht sehr verschieden von dem ist, wie bei jedem Menschen, der an einem Ort 20 Jahre und eben auch die Kindheit verbracht hat. Es liegt auf einem Hügel, es hat eine gewisse Geschlossenheit. Es ist sozial interessant und das ist natürlich nicht so schlecht, um Geschichten daraus zu entwickeln, weil auf der einen Seite rund um den Fernsehturm herum ist es ein Villenviertel, da stehen wirklich sehr schöne, teilweise wirklich wunderbare Häuser und ich komme eher ein bisschen jenseits davon, aus dem kleinbürgerlichen Teil und dann wurde es ein bisschen weiter noch schlechter, da kam die Vertriebenensiedlung und mit all Kindern von diesen sehr, sehr verschiedenen Sozialkomponenten bin ich in die Schule gegangen und das ist schon ein schöner Stoff. Das war auf jeden Fall sozial sehr, sehr heterogen, wenn auch natürlich schwäbisch und eben diese Vertriebenen auch. Ja, die kamen ja alle woanders her und die sprachen natürlich nicht diesen Dialekt. es ist so, wenn man schreibt, so gerne ich erfinde und so gerne ich aus diesem Reich auch natürlich austrete, selbstverständlich, brauche ich aber etwas, wo ich sicher bin, wo ich wirklich den Ort kenne ich und ich kenne die sozialen Verhältnisse in einer bestimmten Zeit und das birgt natürlich Sicherheit. Sie sind, ich habe es erwähnt, Jahrgang 54 und in Stuttgart geboren, dort aufgewachsen. Eben in einem Interview haben Sie mal die Stadt als Zentrum religiöser Spinnerei bezeichnet. Das ist, wenn man Ihr Werk kennt, ja auch nicht ganz ohne Folgen für Sie geblieben. Also da gibt es eine Statistik und die finde ich interessant. Das Kernland der Schwaben hat über, glaube ich, 100 Jahre hinweg die höchste Dichte an Verrückten hervorgebracht, also die zumindest aktenkundig wurden. Also das heißt, eines der größten Irrenhäuser steht in der Nähe. Es ist das Land der Tüftler, der Erfinder. Es ist aber auch natürlich ein unter anderem sehr vom Pietismus geprägter Landstrich. Und da, ich kann das aus meiner Straße sagen, es gab verschiedene Kirchen da auch. Es gab die Neuapostolischen. Unsere Nachbarn waren Anthroposophen, die haben da wieder ganz anders gefeiert im Garten. Also es war irgendwie eine sehr interessante Mischung, was es da gab. Und doch die Versuche, sagen wir, dieses metaphysische Wurmisieren in verschiedene Richtungen, das war sehr ausgeprägt. Zumindest in der älteren Generation und hat immer wieder hervorgekrochen. Ja. Und mich hat das sehr beeinflusst, auch als Kind. Ich war ein sehr, sehr frommes Kind. Und es ist für mich heute auch eine Quelle des Schöpferischen, unbedingt. Und mich interessieren auch die Schriften, also die Zinzendorfischen Schriften oder die Herrnhuter, das sind wunderbare Schriften, die da entstanden, die jetzt mit dem Schwabenland natürlich nichts zu tun haben. Wenn Sie den Pietismus erwähnen, da ist natürlich mein Lieblingszitat daraus, diese pietistische Begrüßung auf der Straße, wie geht's dir immer, ich han leider dürfe. Ja, also dieser masochistische Zug. Lassen Sie mich mal den Literaturkritiker fragen, wie würden Sie denn, Juma Mangold, das Werk von Sibylle Levitscharow in Ihr literarisches Koordinatensystem einordnen? Gilt da auch die Devise, ich han leiden dürfen, oder wie? Das theologische Spiel im Werk von Frau Levitscharow natürlich eine große Rolle. Die Seite, die sie da aber in stark macht, würde ich jetzt tendenziell eher als eine nicht protestantische beschreiben. Also sie sind von ihrem Bekenntnis evangelisch, aber ich glaube, das, was sie literarisch an der Theologie und an der Religion interessiert, geht eher in eine nicht bildfeindliche Richtung und insofern vielleicht eher in eine katholische Richtung. Also in diesem Roman zum Beispiel spielt die Wissenschaft der Engel, die Angologie, nehme ich an, nennt man sie, eine entscheidende Rolle als die Instanz der Vermittlung zwischen Transzendenz und Immanenz. Und da habe ich doch den Eindruck, dass das protestantische Denken für mehr Ordnung sorgt und sagt, da gibt es nur den einen Gott und zudem haben wir eine unvermittelte Direktbeziehung. Das ist, glaube ich, Luthers Errungenschaft gewesen, dass er die Kirche gewissermaßen auch entmachtet hat als notwendige Vermittlungsinstanz zwischen oben und unten. Und Levitscharows Roman ist einer, der die Notwendigkeit der engelhaften Vermittlung nochmal versucht, lebendig zu machen, zu begründen, wäre, glaube ich, jetzt das falsche Wort, aber plausibel zu machen oder lebendig zu machen. Und was haben diese Sendboten denn dann im Gepäck? Was haben die im Gepäck? Vermutlich eine die menschliche Natur und deren Verderbtheit in irgendeiner Weise ausgleichende oder abbremsende Fähigkeit. Es gibt einmal den Hinweis mit Blick auf die Diktaturen des früheren Osteuropas, bolschewistischen oder stalinistischen Totalitarismus, wo die Erzählerin sagt, es sollte eigentlich hinter jedem Beamten ein Engel stehen, um ihn gewissermaßen in seinem totalitaristischen Impetus abzubremsen. Und dann sagt die Erzählerin natürlich, und das ist dann vor allem vermutlich noch mehr die Autorin als nur die Erzählerin, das ist so ein Einfall von ihr, den kann sie jetzt nicht argumentativ begründen, aber das hat sie so im Gefühl. Und auf dieser Ebene spielt sich natürlich all unsere Spekulation über die Hilfsbedürftigkeit des Menschen und mögliche Rettungskräfte von oben ab. Mein Lieblingssatz dazu lautet: Ich glaube, ohne die heimlich geleistete Hilfe eines Engels wird kein Fisch gar und kein Schnitzel gut. Das sind ja ganz irdische Dinge. Ich nehme noch mal einen Anlauf, Sibylle Levitscharow, zu Ihrer Biografie, einfach weil es bei diesem Roman ganz klar wird, dass er, Sie haben es ja auch erzählt, ein autobiografischen Anlass, hat sich ja dann aber irgendwann von ihrer eigenen Biografie ablöst. Soweit ich weiß, haben Sie keine Schwester zum Beispiel, die eine zentrale Rolle natürlich für dieses Erzählverfahren dieses Buches spielt. In was für einer Familie sind Sie denn eigentlich da in Degerloch aufgewachsen und was spielte da, also neben der Erfahrung der religiösen Pluralität, was spielte da Literatur etwa für eine Rolle? Also zunächst einmal ist es eine sehr, sehr schwäbische Familie gewesen mit sehr vielen Verwandten. Also wir lebten im Haus der Großmutter und diese Großmutter war das 11. von 12 Kindern. Und der riesige Clan war in Stuttgart überall präsent. Und es gab eine reiche Tante, die älteste dieser 12 Kinder, die alle Geschwister in der Großelterngeneration unter der Fuchtel hatte. Also wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Frau im Übrigen, sehr interessant. Aber alles aus dem bäuerlichen, kleinbürgerlichen heraus. Also nicht Leute, die von Hause aus viel Geld hatten, aber die mit einer immensen Tüchtigkeit gesegnet waren. Also das heißt, ein großer Schwabenpool, kann man sagen. Da hinein hat es meinen Vater verschlagen, der sich Gottlob mit der Schwiegermutter gut vertrug in dem Haus. Und das war das einzige irritierende andere Element, der aber sehr gut Deutsch sprach. Das muss ich hinzufügen vielleicht. Und, wieso sprach Ihr Vater so gut Deutsch? Der hatte schon vorher in Wien studiert und wahrscheinlich, das weiß ich offen gestanden nicht mehr, wird es in der Schule schon gehabt haben. Und die Familie war sehr deutschfreundlich. Und wir sind hier in einer Zeit, die Bulgaren waren während zweier Weltkriege mit den Deutschen verbündet. Das heißt, es gibt eine ganz große, ja auch Liebe der Bulgaren zu den Deutschen, die natürlich fatale Konsequenzen hatte, aber die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel hat mein Urgroßvater hat in Leipzig Philosophie studiert. Und ich komme, wenn man so will, nicht aus einem Haus, jetzt wieder Schwaben, das man als ein intellektuelles Haus, kann man das nicht bezeichnen. Aber sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben Bücher sehr geehrt. Sie haben sich für Bücher auch nach dem Krieg, was da neu kam, also das war dann damals natürlich erstmal die ganzen Rowohlt-Autoren, die aus Amerika kamen, die ganzen Franzosen, André Gide, Albert Camus etc., Sartre, das haben die schon mit einer großen Ehrfurcht empfangen. Und das ist auf mich übergesprungen, vielleicht in einer erweiterten Form. Vielleicht auch, ich finde doch ein sehr, sehr schönes Detail meiner Mutter immerhin, die wurde 84, hatte nie einen Fernseher gehabt. Und zwar nicht, weil sie ihn verachtet hat, sondern weil er sie einfach nicht interessiert hat. Die hat auch andere Leute ruhig fernsehen lassen. Ich durfte das selbstverständlich, wenn ich irgendwo hinging, aber sie selber hat es nie interessiert. Also das heißt, einen gewissen Eigensinn auch in dieser Familienkonfiguration, die ich jetzt in dem Sinne, das würde ich doch als ziemlich interessant oder als löblich oder auch als eine anregende Atmosphäre für ein Kind bezeichnen. Nun ist mit dem Aufkommen der Massenmedien, also jedenfalls des Fernsehens, ein Sozialisationsfaktor benannt. Andererseits Ihr Erwachsenwerden, Ihr Mündigwerden fällt ja auch zusammen mit der Hochzeit des Terrorismus beispielsweise, 68 Terrorismus. In Stuttgart natürlich eine besonders brisante Verbindung, darf man sagen. Also für den Terrorismus habe ich mich nie interessiert. Was heißt interessiert? Interessant war er damals, aber auf die Seite geschlagen. Interessiert ist das falsche Wort, aber auf die Seite geschlagen nicht. Ich war in einer ganz anderen Verbindung. Das war eine ganz hartgesottene trotzkistische Vereinigung. Da war ich zwischen 14 und 16, 17 ungefähr. Und wir verachteten die RAF, weil wir sie für eine privatistische Gräuelgruppe hielten, die nicht verstehen, im rechten Moment richtig zuzuschlagen. Also Weicheier, elende Weicheier. So kann man vielleicht sagen. Ja. Aber wie gesagt, das war doch ein Intermezzo und das hat ja viele ergriffen in der Zeit. Ich gehörte dann eher zur Jugendstoßtruppe, wenn man so viel, der 68er. Aber ich war doch ein bisschen ein Wackelkandidat, weil mich haben Drogen interessiert, das mochten die Trotzkisten nicht. Mich hat Literatur sehr, sehr interessiert, auch schon in dem Alter. Also damals natürlich auch sehr strikt Majakowski und vieles drumherum. Aber dann doch schon sehr, sehr schnell Thomas Mann und alle Romane von ihm und ganz andere Sachen. Und das war dann in dieser Gruppe irgendwann nicht mehr so richtig vereinbar. Also insofern war es für mich, ich habe es als eine sehr, sehr interessante Zeit in Erinnerung, trotz aller schrecklichen Verblendungen, die auch sehr, sehr ins Grausame immer wieder gingen. Ja, es waren ja irgendwie verheerende Weltbilder zugleich. Aber in all diesem linken Kosmos gab es natürlich immer Leute, die sehr, sehr viel gelesen haben. Ja. Man fand die überall. Ja. Und die waren auch immer etwas anders. Die neigten zu einer größeren Spontanität. Die ließen sich nicht ganz so rigide einwickeln. Eine Zeit lang schon, aber nicht allzu lange. Und mit denen habe ich stark sympathisiert und denen verdanke ich viel. Das waren oft Leute, die waren 2, 3 Jahre älter als ich. Und denen verdanke ich heiße Lektüreempfehlungen und auch überhaupt die Möglichkeit, in einer Gruppe überhaupt mal eine ganze Nacht über den Zauberberg zu reden mit 16. Das ist doch wunderbar, ja. Also Trotzkismus her oder hin, aber das war, dieses Politische ist schrecklich, ja. Ich möchte es auch nicht als für zu harmlos nehmen. Es war auch, hat auch ein wirklich schreckliches Unterfutter. Aber das Lesen daran und das Vergnügen daran, sich über Bücher auszutauschen, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und ich kann es nur als sehr schön bezeichnen. Nun ist das Engagement für eine trotzkistische Splittergruppe in Stuttgart zu der Zeit damals dann doch eher etwas Rares und scheint mir zwar ein bisschen dem Zeitgeist zu entsprechen, aber ich will Sie jetzt nicht auf die Couch legen, aber würden Sie im Nachhinein sagen, dass das doch auch eine Rebellion gegen die Vaterwelt war? Denn mit Ihrem Familienhintergrund, also Ihr Vater stammte ja tatsächlich aus Bulgarien und Sie hatten eine andere und wahrscheinlich doch eine privilegierte Informationsfluss zu der Welt hinter dem eisernen Vorhang, ist das ja noch mal was ganz anderes. Ja, aber da ging es mir natürlich, das war der Trotzkismus, hat ja nun den Stalinismus verurteilt. Ja? Also ich meine, der Trotzkismus bot ja da einen Ausweg. Wir haben ja uns, sagen wir naiverweise, sagen können, wäre Trotzki ans Ruder gekommen, wäre alles ganz anders geworden. Ja, ich meine, es weiß man längst, dass das nicht zutrifft. Aber damals bildete ich mir das ein. Ich habe mich natürlich nie danach verzehrt, nach dem Kommunismus osteuropäischer Prägung. Ich fand auch die DDR ganz schrecklich. Ja, ich wäre niemals in die DKP gegangen. Furchtbare Vorstellung. Ja, also dieser Trotzkismus, der bot, so wie auch der Maoismus für andere, ja, der bot so einen exotischen Schleichweg, sich einzubilden, der Kommunismus sei die gerechte Sache. Er sei nur von falschen Leuten unternommen worden. Ja. Das war dieses Hirngespinst, dass in der Sache selbst etwas steckt, was zu einer großen, entsetzlichen Gewalt, einem Gewaltdurchgriff neigt in unvorstellbaren Ausmaßen. Das konnte ich nicht sehen und habe es nicht wahrhaben wollen. Machen wir an dieser Stelle eine kleine Zäsur. Sibylle Levitscharow führt nun eine knappe halbe Stunde aus Apostolov Lesen und führen Sie doch kurz selbst in Ihre Lesung ein. Ja, ich lese nicht ganz vom Anfang, aber schon vom zweiten Kapitel weg. Und wir sind schon auf dem Wege. Zwei Schwestern, der Vater im Himmel, Rumen Apostolov, unser Reiseführer auf dem Weg durch Bulgarien. Inzwischen dämmert es und die Fahrbahn wird leer. Wir rollen durch eine schwach besiedelte Gegend. Leben da überhaupt Menschen, fragen wir uns, nachdem wir eine Viertelstunde durch hügeliges Land gefahren sind und keine einzige Siedlung weit und breit. Nur die Esel- und Pferdekarren der Zigeuner, die hin und wieder am Straßenrand entlang trotten, erzählen davon, dass irgendwo hinter den Hügeln Leute wohnen müssen, in irgendwie zusammengeworfenen Siedlungen mit schäbigen Läden, die notdürftig aus Brettern zusammengenagelt sind. Nichts, was das Fernweh anreizen, die mehr vom balkanischen Abenteuer beleben könnte. Arme Klepper, denen sich das Elend mit hartem Stift durchs Fell zeichnet, laufen nach der Peitsche, ihre Stirnen geschmückt mit roten Bommeln. Diese lastende Dämmerung ist ein Vorposten der bulgarischen Nacht. Nachts schlafen die bulgarischen Berge wie große schwarze Tiere, und nur hier und da, weit entfernt, dringen Lichtpunkte aus morschen Häusern. Weil er weniger mit Lastwagen zu kämpfen hat, hängt Rumen jetzt lässig in seinem Sitz, eine brennende Zigarette im Mundwinkel. »Bitte mich zu entbehren«, sagt der Vater. Eine schäumende Vaterwoge überspült das Wageninnere, im Gemüt ein gewaltiger Hopser, der das Autodach wegfliegen lässt, sodass wir momentweis unter dem blanken Himmel dahinfahren. »Bitte mich zu entbehren«, hat er noch nie gesagt. So höflich ist er uns noch nie abhanden gekommen. Der aschfahle Himmel beweist, er ist weg. Dubios bleibt, was für ein Vater das gerade gewesen sein soll. An seine Stimme kann ich mich nicht erinnern, meine Schwester ebenso wenig. Wir scheitern, wenn wir die Stimme unseres Vaters beschreiben sollen. Was für ein Deutsch er gesprochen hat, ein gutes, ein klares, mit österreichischem Akzent, weil er es in Wien verfeinert hat. Sprach er von der Grammatik her einwandfrei? War sein Wortschatz groß oder eher mickrig? Wir wissen es nicht, obwohl wir es doch wissen müssten, denn ich war 11 und meine Schwester 13. Der Chor der Schwärmerinnen, der uns früher umgab, will uns weismachen, unser Vater habe ein wunderbares, so wunderbares Deutsch gesprochen, dass es ein Gedicht gewesen sei, ihm zu lauschen. Vor allem habe er so wunderbar gesungen, dass es wiederum nicht auszuhalten gewesen sei. Wir haben uns angewöhnt, zu schweigen, wenn wir so etwas zu hören bekommen. Einer der seltenen Fälle, da meine Schwester auf ihr berühmtes Lächeln verzichtet. Gottlob, der Chor der Vaterschwärmerinnen hat sich inzwischen merklich gelichtet. Es sind kaum noch welche am Leben, die ihn persönlich kannten. Jetzt ist es an uns, klarzustellen, wer unser Vater war. Als wir noch klein waren und mit fliegenden Rattenzöpfen durch den Garten sprangen, wurden wir von wildfremden Frauen beobachtet, die zu dem Schluss kamen, wir seien irgendwie kümmerlicher geraten als jener sagenhafte Orpheus, kaum wert, seine Töchter genannt zu werden. Jetzt fragt es aus uns zurück, ist dieser Kümmerling überhaupt wert, als unser Vater gelten zu dürfen? Halten wir fest, dass unser Vater ein typischer Bulgare war. Ein typischer Bulgare ist stark behaart, hat perfekte weiße Zähne, isst Knoblauch und wird steinalt. Im Falle unseres Vaters war das Haupthaar schwarz und dicht. Knoblauch aß er allerdings kaum. Der typische Bulgare behält sein Haupthaar auch im Alter, weiß wird es spät. Unser Vater hat aber die Altersprobe nicht bestanden, deshalb wissen wir diesbezüglich nichts Genaues. Nur, dass im Moment, da sein Freund einen letzten Blick auf ihn warf und ihm über den Kopf strich, die Haare büschelweise in der Hand zurückblieben. Wo noch Haare? An den Möbeln hängen geblieben. Gab es Vatermöbel, Muttermöbel? Auf hochflorigen Teppichböden schliefen die Möbel in scheuer Widersetzlichkeit. Blauer Teppich im Schlafzimmer der Eltern, Schleiflackmöbel. Eierschalenfarbener Teppich im Wohnzimmer. Unser Vater hatte das kleine rote Sofa im Balkonzimmer für sich gepachtet. Wenn er auf diesem Sofa saß, fühlte er sich sicher und kam anscheinend ohne Gemütsbewegung aus. Im Grunde beanspruchte er wenig umbauten Raum für sich, nur Raum groß genug, ihn mit seiner Traurigkeit zu füllen. Manchmal aber ging er gereizt im Balkonzimmer umher und bleckte die weißen Zähne. Im Innersten war er gewiss verkorkst. Kein Wunder, dass wenige Jahre nach seinem Tod eine auf dem Balkonzimmertisch in der Sonne liegende Batterie explodierte und ihre scheußlich riechende Chemie auf das rote Sofa ergoss. Er hatte immer ein Häubchen Schwermut auf dem Kopf. Sein inneres Dunkel hielt er für unvergleichlich. Und die Familie unterstützte ihn darin. Oh, es grübelten die Familiensatelliten um die Wette über das unbegreifliche Dunkel einer bulgarischen Vater- und Mannesseele, von der die uns Beklemmende wiederum ein besonders ungeheuerliches Exemplar war. Es leuchtete dies Dunkel in geniehafter Verworrenheit und Feinsinnigkeit. Warum bloß sah sich niemand den stumpfen Gesichtsausdruck des Mannes an und zog den Schluss, dass man's, nein, nicht mit einem Künstlerwrack, mit einem verkommenen Arztwrack zu tun hatte. Er wurde im Laufe der Jahre nicht abweisend und verdrießlich wie die meisten Väter unserer Schulkameradinnen. Wenn er seine ausgeleierte Weste aus dem Schrank holte, wussten wir, was kam. Es verlosch die Welt um ihn her für 2 Monate, immer im Frühjahr, und wir waren dazu verdammt, mit ihr zu verlöschen. Geschleich um seine verschlossene Kammer schüchternes Gepoch, zaghafte Frage, ob er etwas essen wolle, und keine Antwort. Öffnete man die Tür einen Spalt, schwoll etwas so Muffiges daraus hervor, dass man sie schnell wieder zumachte. Er lag auf seinem Sofa wie verwest. Wir hofften, unsere Mutter, dieser sportliche Mensch, Skifahrerin, Bergsteigerin, Besitzerin eines Eispickels, würde die Tür aufreißen und ihrem Leichenmann ein paar schallende Ohrfeigen verpassen, ihn entweder damit wecken oder endgültig auf den Friedhof schicken oder ihm wenigstens die schreckliche Weste mit dem Mottenloch am Bauch abzwingen und sie verbrennen. Nichts dergleichen geschah. Wir hörten damit auf, an unsere Mutter sinnlose Hoffnungen zu verschwenden. Muttermöbel gab es nicht. Was soll eine mit allen Fasern auf ihren Mann ausgerichtete Frau auch mit eigenen Möbeln anfangen? Wohl war, sie bestimmte, welche Möbel von welcher hochgeschätzten Firma ins Haus kamen, der Firma Schildknecht etwa, die in den 60er Jahren vom Nimbus des Edlen, gut Verarbeiteten zehrte, bestimmte es aber immer nur für ihn, um ihn aufzuheitern, niemals für sich selbst. Schleiflack. 100 Gründe, an einer Schleiflack-Bücherwand sich den Kopf einzurennen. Schleiflack-Bücherwände, in denen Werke von Uwe Johnson, Max Frisch, James Baldwin und Albert Camus wie die lieben Soldaten aufgereiht stehen, rufen den Verwüstungstrieb auf den Plan. Eine Axt her, eine Seite her, Seiten zerrupfen. Meine Schwester, die Bücher wenden vorüber, als wären sie das Natürlichste von der Welt. Selbst wenn darin auch noch verschließbare Elemente eingepasst sind, Türchen mit Waffelmuster, Türchen mit Messingschlüsselchen, hinter denen der Cognac und dessen Schwenker, der Whisky und dessen schweren Gläser ihr diskretes Leben führen. Hätten unsere Eltern die Bücher von echten Trinkern zur Brust genommen, Laurie, Faulkner, Cheever, hätten sie vielleicht einen Bogen um die Firma Schildknecht und ihren Schleiflack gemacht. Doch nein, wo nach Unglück gesucht wird, da stellt sich's auch prompt ein. Unser Vater blieb in puncto Alkohol maßvoll. Als Kämpfer der Nacht brauchte er ihn nicht. Er hörte aus Möbeln auch so heraus, was Menschen für gewöhnlich nicht hören, roch deren Verzweiflung. Die nächtlichen Drohungen waren am Tag zwar verklungen, in seinem Kopf aber hatte er ein Hörbeet herangezüchtet, von Sensorien bewachsen, die noch die feinsten und fernsten Schwingungen solcher Drohungen vernehmen konnten. Wenn von feinem und feinstem Hören die Rede ist, denkt man da nicht unwillkürlich an Engel? Ich bin versucht, den geschätzten Mitfahrern einen Vortrag in Sachen Engel zu halten. Wär's im Gehäus des kleinen Daihatsu nicht so barbarisch laut, würde ich ihnen von den Engeln erzählen, die Gottes Thron am nächsten stehen. Ihr Gehör sei unfehlbar, wird behauptet. Auch in erlauchter Engelrunde, nicht nur um den singenden, leierschlagenden Orpheus, findet exzessives Lauschen statt. Gott meldet sich mal unwahrscheinlich leis, leiser als eine frisch geborene Amöbe. Wir erraten's nicht in 100.000 Menschenjahren. Mal so laut, als wäre da oben Vatertag ausgebrochen. Laut dann, Trommelfell zerfetzend laut, vom Menschlein aller Couleur. Hehe, Schwester, bitte nicht so trübe. Ich denke an Engel und du legst den Kopf auf die Seite und schläfst mir weg, nur weil es Abend und die Autobahn leer wird. In unserem Vater war die Leitung nach draußen verstopft. Er hörte ja nur in sich hinein für seine reichsunmittelbaren Zwecke. Aus welcher Gegend was kam, was er hörte, danach wollen wir lieber nicht allzu genau fragen. Aus dem Darm, denke ich. Vom Herzen her, denkt meine Schwester, dieses romantische Miststück. War die Praxis leer, war keiner mehr da, der sorglos um ihn herumlärmte, zeigte das Hörbeet, wozu es fähig war. In seinem Hirn gab es Löcher, da hinein sprang eine finstere Fantasie, hauchdünne Blätter aus Nichts begannen in seinem Kopf zu rauschen. Gestern erst, Schwester, wach auf, die Blättchen. Gestern haben wir die hauchdünne Blätterkrone einer thrakischen Prinzessin im Museum von Sofia bewundert, gewirkt aus Gold, fingernageldünn. Wechselweise haben wir uns die Freude daran rund um die Vitrine in Liedschlägen zugeblitzt. In unserer Erinnerung bleibt Gold Gold. Es wird nur in immer zartere, fantastischere Blätter dünn gezogen. Und so bleibt munter immer munter und richtet keinen Schaden an, was vom Kopfwunder der unbekannten Prinzessin in unsere Hirne gesprungen ist. Wir sind nicht die Kinder unseres Vaters der Beweis. Unser Vater hätte solche Blätter paar Sekunden angestarrt und im Handumdrehen hätten sie sich zu einem bedrohlichen Gespinst entwickelt, nur scheinbar menschlichen Händen entwachsen, wären sie ihm zu Teufelswerk ausgewuchert. Insgeheim hätten die Blätter alsbald in seinem Kopf gerauscht oder noch schlimmer begonnen, sich um sein Haupt zu winden, es finster zu begrenzen. Lautlos, wohlgemerkt, Blätter winden und Blätter wickeln als immaterielle Machenschaft erfunden von wem, wieso, um einen 1,77 Meter großen Bulgaren zu quälen. Als ob das Zarte in etwas Sperriges, Klobiges sich verwandelte, sobald es Eingang in den Vaterkopf fand. Mit Wortschwallen, innerlichen nur, niemals lauten, kämpfte er dagegen an. Ohne Erfolg. Schon gar nicht konnten die in die Kampfzone geschickten Wörter dem Zweck dienen, die zutiefst lächerliche, ihm von einem unbekannten Feind angewunderte Dornenkrone vom Haupt zu streifen. Angewundert hätte der Senatspräsident Daniel Paul Schräber geschrien, das Wort hinausgedonnert und damit seinen Feinden gezeigt, dass er noch ein Mann ist. Unser Vater sagte in solchen Fällen nichts, keinen Pieps, nicht mal auf Bulgarisch. Steckte in unserem Vater vielleicht ein Mädchen? Wusel, wusel, in seinem Kopf waren Ausbesserungsarbeiten im Gange. Wie rasant darin gearbeitet wurde, konnte man an den Rauchfahnen erkennen, die über den Schädelnähten aufstiegen, trotz der vielen Haare, die diese Nähte bedeckten. Ja, ja, nein, nein, das ging her, das ging hin und nahm kein Ende. Sein Haupt, wie gesagt, war von der Fülle der Schwärze bedeckt und ins Jenseits geschlungen. Proponieren wir kühn, dass wir nicht von diesem Vater sind, von der uns anbehaupteten Mutter auch nicht. 100% nein. Erschlaffendes Denkvermögens allerdings, wenn wir uns nach einem in Frage kommenden Vater, nach einer in Frage kommenden Mutter umsehen. Zeus vielleicht? Eine unbefleckte Empfängnis? Nein, nein, nicht der Frau, des Mannes. Infantil sei das, hören wir Spötter sagen, erbärmlich infantil. Wohl wahr, ein nicht richtiger Vater, eine nicht richtige Mutter sind die Garanten für dauerhaften Infantilismus. Man beachte aber die Energien, die unsere damals noch winzigen Beinchen antrieben, um dem Irrgarten zu entkommen, worin Solala-Eltern, die sich für echte ausgaben, uns gefangen hielten. Die Kindheit hat nichts an sich von einem Schatz, der zu bewahren wäre, wie immer behauptet wird. Im Herzen das pure Unvermögen, den puren Starrsinn im Kopf, so lallen die greisen Kindheitsbewahrer daher. Das Kindsein möglichst rasch hinter uns bringen wollten wir, laufen lernen so schnell wie möglich, lesen so schnell wie möglich, rausrennen aus der Kindheit, uns rauslesen aus dem verlogenen Diminutiv und nie mehr dahin zurück. Überhaupt je Kind gewesen zu sein, ist uns heute peinlich. Jedes Jahr, mit welchem wir dem Alter entgegeneilen, ist uns kostbar, da es uns weiter von Kindelei, Kinderei, Kindschaft, kurz von jener Idiotie trennt, die überall so hoch im Kurs steht. Das Liebesstreben meiner Schwester begann mit 5. Ihre Handflächen ans Gitter des Gartentores gepresst, die Fingerchen darein gekrallt, schaute sie ihrem Liebsten zu. In unserer Straße waren Bauarbeiten im Gange. Nein, sie verliebte sich nicht in einen jener kleinen, zähen Italiener, die damals die schweren Boschhämmer ins Feld führten, sondern in einen Deutschen. Gäbe es ein ebenso prachtvolles Wort wie Blondine für einen Mann, er hätte solchen Ehrennamen verdient gehabt. Der Blonde oder Blondmann klingt wenig verlockend. Muskulöser Körper, Sonnenhaar, flirrendes Gold ums Haupt, wie es die Helden schwärmenden Griechen so liebten, da stand der Mann in der Grube und von seiner Schaufel flogen die Erdbatzen. Indem sie sich gerade in diesen Schaufelwerfer verliebte, bewies meine Schwester früh einen Instinkt für die Macht. er war kein gewöhnlicher Bauarbeiter, sondern der künftige Chef der Firma Epple, ihr erstgeborener Sohn, der in der Wurmlinger Straße seine Lehrzeit absolvierte. Meine Schwester störte sich auch nicht an den verschiedenen Altersmengen, die da in liebenden Chemiewölkchen durch unsere Straße trieben. Dass zwischen 5 und 25 ein Unterschied sei, behaupten nur die Geschlechtspedanten. Keine Ahnung haben sie vom fliegenden Zeitritt der Liebe. Meine Schwester bezog in flotter Vorwegnahme, sie kannte Homer damals noch nicht, den Spruch des griechischen Erzählvaters: Sie dünket mich nicht sterblicher Menschen Tochter sein, sondern Gottes auf sich. Und damit war alles möglich und alles erlaubt. Nur ich störte sie aus Eifersucht. Meine sonst so geduldige Schwester fackelte nicht lang und biss mich vom Tor weg. Noch ein Stück schließt sich an, das ist etwas später. Das ist Sonnenlicht, taghell auf einer Burgruine. Lösch mir meine Augen, Kleines, sagt wieder mal der Vater. Sein wer weiß wie haftes Gesicht mit den rauchenden Augen, auf die ich einen nassen Lappen legen soll, altbekannt aus Träumen. Hier hat es nichts zu suchen. Taghell ist's, schmerzend hell. Ich sitze immer noch auf der Mauer und habe eine Sonnenbrille auf. Ein luftiges Mückengeschwader tanzt im Licht. Sehr gegen meinen Willen befällt mich jetzt eine heitere Erinnerung und sie betrifft mich allein. Meine Schwester kommt darin nicht vor und das bedeutet Verrat. Der Vater liebte es, wenn ich ihm aus der Stuttgarter Zeitung vorlas, bevor ich lesen konnte. Er amüsierte sich königlich, wenn ich würdevoll die Zeitung entfaltete und nach einem geeigneten Artikel Ausschau hielt, gluckste vor Lachen, wenn ich anfing zu lesen, spornte mich an und bedachte mich am Ende meines Vortrags mit einem zarten Kuss. So sehr genoss ich dieses Privileg, dass ich an manchen Tagen mit wenig anderem beschäftigt war, als mir auszudenken, was ich dem Vater am Abend vorlesen würde. Das kleine Zeitungstheater kam aber nur zur Aufführung, wenn es ihm gut ging. Es endete, als ich in die Schule kam. Von da an wurde er mehr und mehr zum Finsterling, ein Finsterling, der die Herzen seiner Kinder verdüsterte. Und schon ist meine Schwester wieder unentbehrlich, hält mein Händchen, während wir ihm ängstlich beim Schlüsselwerfen zusehen. Ein Tick unseres Vaters bestand darin, seinen Schlüsselbund in den Himmel zu werfen. Er stellte sich vor uns hin, sah nach oben und warf den Schlüssel hinauf. Heute weiß ich, der Mann benahm sich wie ein Tempeldiener, der trotzig den Dienst quittiert und seinem Herrn den Schlüssel zuwirft. Sollte der da oben selber zusehen, wie er sein Sach hütete. Im Grunde wartete unser Vater auf ein Wunder. Wäre der Schlüssel oben hängen geblieben, nur einmal, wäre alles anders gekommen. Unser Vater wäre in den Offenbarungsmodus geraten. Erst hätten sich ihm die Haare gesträubt, er wäre auf sein Antlitz gefallen und hätte mit Hilfe eines Engels auf die Füße zurückgefunden. Dann wäre die heilsunwerte Christperson gelenkt worden, ein Sehnen, Lauschen, Fühlen hätte sie himmelwärts gehoben. Unser Vater wäre ins Offene geraten. Aber nein, entweder er fing den Schlüssel auf und machte in derselben Verfassung weiter wie zuvor, oder der Schlüssel fiel zu Boden und er wurde misslaunig. Wir starrten ihn an. Seine Spiele waren nicht für uns bestimmt. Da kasperte kein fröhlicher Vater herum, der seinen Töchtern zeigen wollte, was eine Himmelsharke ist. Ja, wir ärgern uns an ihm, ich mehr als meine Schwester. Er hat von dem in seinem Namen wohnenden Heil keinen Gebrauch gemacht, hat zwischen zu viel Gott im Namen und zu wenig Gott im Leben kein Gleichgewicht gefunden. Wieder und wieder vertiefte er sich in eine ominöse Leere, fischte darin nach Schuld, die nicht zu erwischen war. Man sah, wie die Rotte trüber Gedanken über ihn kam, es sank ihm der Kopf auf die Brust, die Hände lagen gefaltet über dem Bauch, aber nicht entspannt, sondern in ratloser Schlaffheit. Gehen wir den Fall mal schärfer an. Womöglich handelte er auf Befehl. war vielleicht auf eine vertrackte Probe gestellt worden. Ein Fehlgebot, ein falscher Befehl war ergangen. Lösch dich aus, Sau. Selber Sau, wer sowas denkt. Und er hörte wiederum nicht genau hin, hat das Kichern überhört, das den Befehl begleitete. Behauptet, sei jetzt nicht Befehl von Gott, Befehl vom Adversarius. Quatsch. Unser Vater hatte es bloß mit dem Launen eines Kindergottes zu tun, der sich im Befehlen übt und dabei kichert. Dies Kichern war als Anregung gemeint. Nichts leichter, als sich selbst im Gelächter von der Platte zu fegen. Probeweise wohlgemerkt, meinetwegen die Frau gleich mit, Kinder, Patientinnen, Schwiegermutter, Schwiegervater, Tante Luise, Tante Emma, Tante Clara, der Hund, alle gleich mit. Sau, Sau, Sau. Wer da nicht lacht, ist selber schuld. Wer das eigene Saufleisch nimmt und an den Haken hängt, ein Depp. Von der Albernheit der Selbstmörder, ihren absurden Posen, macht sich der Selbstmörder in Spee, der unser Vater in diesem Moment ja war, gar keine Vorstellung. Wäre meine Schwester jetzt zur Stelle, riefe sie mich zur Raison. Unser Vater hat das Wort Sau überhaupt nicht benutzt, schon gar nicht mit Bezug auf sich selbst. Recht hat sie, meine Schwester, wie so oft. Es ist vielmehr so, dass unser Vater sein mögliches Erhängen immer schon mitbedacht hat, mehr philosophisch denn schweinemäßig. Versah er doch eine seiner Lieblingsstellen bei Nietzsche mit Anmerkungen, wo es um die Tragikkomödien des Menschenlebens geht, die wieder und wieder von neuen Schauspielern abgespielt, erstaunlich Langeweile widrig seien. Obwohl man doch glauben sollte, dass die gesamte Zuschauerschaft des Erdtheaters sich längst aus Überdruss daran an allen Bäumen aufgehängt hätte. Haha, da lachte unser Vater und schrieb an den Rand, Überdruss, Überdruss, bis aufs Messer komisch, und setzte in seinem überbordenden Anmerkungstrieb noch das Wort Jawohl mit gleich drei Ausrufungszeichen hinzu. Ich habe inzwischen den Verdacht, unser Vater gehört zu den Heilsunwerten der augustinischen Massa Damnata. Er war gehalten, sich als potenziell heilswürdiger Namensträger aufzuführen, um dereinst für die Wiederauffüllung der durch den Engelssturz ausgedünnten himmlischen Chöre in Frage zu kommen. Man hatte sogar vorgesorgt und ihm eine schöne, melodiöse Stimme verliehen, die er im Hierseits schon mal in Richtung auf den Endzweck hätte schulen können. Aber nein, er hat sich verweigert, ist stracks aus der Furche gerannt, in der sich zu halten sein Name ihm geboten hätte, hat auf der eigenen versudelten Leiblichkeit bestanden, diese verwirkt und das Himmelreich gleich mit. Aus einem Erwählten wurde nach und nach ein trübsinniger Haustyrann, ein Empfindlichkeitsapostel, ein Schmerzensmännchen, das die eigenen Wehs und Achs genoss. Andererseits wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, dass manche Kommentatoren behaupten, der Gnadenschatz sei unermesslich, groß genug, dass er sogar für den Teufel reiche, für die unter seinen düsteren Schwingen versammelte Massa Damnata sowieso. Nach dieser Lesart wäre unser Vater nach einem Äönchen Wartefrist wieder fein raus. Ja, ganz herzlichen Dank, Sibylle Levitscharow, für diese Lesung aus ihrem neuen Roman Apostolow, der in diesen Tagen im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Zugehört haben die Autorin Juli C. und der Literaturkritiker Itschoma Mangold. Zunächst mal Reaktionen auf diesen Text. Itschoma Mangold, dieser Text packt einen sofort am Schlawittchen. Ich kann mich erinnern, wie es war, als Sibylle Levitscharow aus Pong las in Klagenfurt. Da hat sich auch sofort übertragen, dass hier was Besonderes am Werk ist. Jetzt teilen Sie doch mal Ihre Lektüre, Erfahrung. Sie kennen den ganzen Roman. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? kurz nochmal zu dem Besonderen. Es ist ja doch leider so, dass es etwas Besonderes ist, wenn ein deutscher Roman sehr komisch ist. So ist die auffällendste Eigenschaft, dass wir es mit einem furios komischen Roman zu tun haben, der, obwohl er durchaus auch hochtrabende Themen verhandelt, einen permanent nicht zum Schmunzeln bringt. Das wäre gewissermaßen eine allzu spießige Reaktion, sondern einen wirklich gemein auflachen lässt. Ist das vielleicht, was mir an dem Roman am besten gefällt? Er schämt sich nicht, schlechte Affekte voll zur Geltung zu bringen. Und zwar gewissermaßen die schlechten Eigenschaften der Erzählerin werden überhaupt nicht zugedeckt und die schlechten Eigenschaften des Lesers können da gewissermaßen wunderbar mit harmonieren. Und das liebe ich. Anders als eine weit verbreitete Ansicht, wonach es eine schlechte Haltung sei, mit Schaum vor dem Mund zu schreiben, glaube ich eher an die Produktivität des Ressentiments. Und dies ist ein Roman, der seinen ganzen Drive und seinen ganzen Schwung durchaus aus dem Ressentiment bezieht. Und das Kühne, behaupte ich, vielleicht sieht es Frau Levi-Scharf ganz anders, das Kühne ist, dass bis zuletzt dieses Ressentiment nicht wirklich glaubhaft begründet wird. Und dadurch entsteht eine permanente Spannung. Wir, die Leser, wollen nämlich auch gerne den Chor der Vaterschwärmer einstimmen. Dieser Vater mag viele, wie alle Menschen, unangenehme, nervige, Kinder verstörende Seiten haben, er hat aber auch unglaublich gewinnende Seiten. Und was einen bis zum Schluss nicht loslässt, warum kann die Tochter, warum kann die Erzählerin dem Vater für sein Unglück gar keinen Respekt gewissermaßen zollen, gar kein Mitleid aufbringen? Die Melancholie, die dann als Grundstimmung den Selbstmörder hervorbringt, hat ja eigentlich immer das Recht von uns, irgendwie gewürdigt zu werden als eine besondere Form der Sensibilität, die am Schrecklichen der Welt zerbrochen ist. Und dafür hat diese sehr erbarmungslose und ihrer Erbarmungslosigkeit so witzige und intelligente Erzählerin gar kein Mitleid. Das finde ich spannend an dem Roman. Ich glaube, ein Weg in diese Problematik und in das Vergnügen, das sie stiftet, ist der letzte Satz des Romans. Nicht die Liebe vermag, die Toten in Schach zu halten, denke ich, nur ein gutmütig gepflegter Hass. Der amerikanische Schriftsteller Philip Roth hat mir mal gesagt, die meisten Autoren, Juli C., würden aus Liebe schreiben. Er aber hingegen schriebe aus Hass, das mache einen genauso produktiv. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich kenne überhaupt gar keinen Autor, der aus Liebe schreibt. Ich kenne eigentlich nur Autoren, die getrieben werden von dem, was sie Ressentiment genannt haben. Das ist eigentlich schon ein schwaches Wort. Man greift ja eigentlich nur zum Stift, weil man an irgendetwas, also Leiden wäre fast ein zu großes Wort, aber weil einen irgendetwas plagt und man deswegen es loswerden und behandeln will. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, aus Hass zu schreiben. Es geht gar nicht anders. Also eine Art von Notwehr. Es ist eine Art Notwehr gegen die Welt, vielleicht auch zuallererst gegen sich selber, weil das, was einem am allermeisten auf die Nerven geht, ist ja immer die eigene Person, in der man so gnadenlos gefangen sitzt. Und dieser Weg ins Buch hinein ist dann ja auch eine Verabschiedung eben aus diesem Gefängnis und damit, also für mich wirklich kein Akt der Liebe. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen, wie Herr Ross auf diese Idee kommt. Also solche Autoren kenne ich nicht, ich würde sie auch nicht lesen. Das ist ja furchtbar. Naja, kommen wir nochmal auf diesen Effekt des Humors. Wir haben ja sozusagen die Probe aufs Exempel. Es wurde während der Lesung sehr viel gelacht hier im Saal, im Literarischen Kolloquium in Berlin. Das liegt doch zum einen, schon mal Mangold, auch an stilistischen Eigenheiten des Textes. Ich denke an Wortbildungen und Neologismen wie Empfindlichkeitsapostel, Himmelsharke, Offenbarungsmodus, Geschlechtspedanten, nur aus der Lesung jetzt der letzten 10 Minuten oder sowas. Woraus sich der Hass speist, das ist ja klar. Also wir haben jetzt ein bisschen über den autobiografischen Anteil und so weiter gesprochen. Das Vaterbuch, das kann sich jeder hier im Saal leicht zusammenreimen. Aber woraus speist sich denn dieser Humor sonst noch? Ja, das ist vermutlich eine der schwierigsten Aufgaben, also das ist die Funktionsweise von Humor oder ihren Ursprung zu beschreiben. Das ist ein sehr barocker Text, der gewissermaßen sich keine Zügel anlegen lässt, der nicht zu klassizistischer Schlankheit sich zurückschneidet, sondern jeden Einfall gerne nochmal so Rossinihaft, das ist jetzt zwar nicht barock, aber auch eine Form des verspielt Auskomponierens, jeden Einfall noch dreimal weiterdreht. Und das sind vor allem auch immer unglaublich sprachlich einfallsreiche Formfindungen. Es passiert dann aber auch schon so ein Funken, der zwischen dieser Formseite und der Inhaltsseite hin und her springt, dass man natürlich manchmal das Gefühl hat, die Erzählerin ist gegen ihre Umwelt nur so ungerecht, weil sie gewissermaßen für eine gute Pointe ihre Großmutter verkaufen würde, in diesem Fall ihre Eltern verkauft hat. Und dadurch bekommt der Witz selber was moralisch Anrüchiges und umso Erhebenderes. Also dieser Text transportiert ja selber auch so eine ganze Bibliothek mit. Wir haben einige in den Schleiflackmöbeln, werden ja auch Bücher aufbewahrt. Dann, was mich sehr für diesen Roman auch einnimmt, endlich mal wird auch von der Heldin eines Romans wirklich gelesen. Martin Amis, Koba der Schreckliche, hat sie mit im Gepäck zum Beispiel. Gibt andere Referenzen, am Schluss ganz wunderbar auf Thomas Pynchons vielfältigen Roman Gegen den Tag beispielsweise. Andere, also es ist ein ganzes Programm, was dabei entwickelt wird. Aber was sozusagen der weißglühende Kern des Textes ist, ist ja schon die Familiengeschichte. Und das bringt mich auf ein Stichwort, nämlich poetische Gerechtigkeit. Warum hat man, und ich teile Ihre Beobachtung da vollkommen, bei allem Unrat, der über diesen Vater gekippt wird, das Gefühl, dass er dennoch immer mehr ins Licht rückt, dass er immer mehr Kontur gewinnt? Eigentlich, der Klappentext nennt das Buch eine Suada, könnte man denken, Suada, natürlich ist das so ein konditionierter Reflex, denkt jeder an Thomas Bernhard, aber das ist nicht der Fall. Hier wird diese Figur, dieser abwesende Vater eigentlich immer plastischer. Da gibt es möglicherweise verschiedene Erklärungen. Die mir zuerst einleuchten würde, wäre, dass Levi-Charoffs Buch auch ein sehr feines soziologisches Buch ist. Das fängt schon an in den großartigen Gartenbeschreibungen dieses Stuttgarter Vororts Degerloch, wo in der Art und Weise, wie die Vorgärten gestaltet werden, ganze soziale Distinktionswelten entwickelt werden. Und das wird ganz toll, finde ich, umgesetzt, wenn dieser Trauerzug aus Auslandsbulgaren, die ihre Verstorbenen zurück nach Bulgarien bringen, durch halb Osteuropa kurft, dann werden diese ganz unterschiedlichen Ausprägungen, das ist gewissermaßen ein Stamm, weil sie alle Bulgaren sind, aber dann haben sie doch alle höchst unterschiedliche kulturelle, bildungsmäßige oder soziale Ebenen und Ausdrucksweisen. Und indem man dieses Ensemble an dann stärker individualisierten Auslandsbulgaren kennenlernt, gewinnt die Eigentümlichkeit und Fragilität und Zartheit des Vaters immer mehr an Kontur, ist mein Eindruck. Gut. Levi-Charoff, Ihnen kann ich die Frage natürlich nicht ersparen. Sind schon Übersetzungsrechte nach Bulgarien verkauft? Nein, aber es hat mich jemand nach Bulgarien eingeladen und habe ich zurückgeschrieben, dass ich das erstmal nicht wahrnehmen kann. Die Dame hatte das Buch noch gar nicht gelesen und ich habe ihr das schwer ans Herz gelegt. Sie soll das erstmal lesen und sich die Sache wirklich nochmal gründlich überlegen. Dann wird man nochmal darüber sprechen. Ich glaube nicht unbedingt, dass es übersetzt werden wird. Wenn ich dazu noch anmerken darf, sie muss es nicht nur gründlich lesen, sie muss es wirklich bis zum Ende lesen. Dann ist es auch ein erstaunliches Moment an dem Buch. Man fängt es an zu lesen und hat einfach aus Lektüregewohnheit eine bestimmte Erwartung, dass sehr oft Bücher mit so einem Land, mit so einer Nationhass beginnen und ein Volk wird heruntergeputzt auf übertrieben, exaltierte, ungerechte Weise. Und dann weiß der Leser immer, irgendwann kommt der Punkt, wo dann diesem Monologisierer die Schuppen von den Augen fallen. Er entdeckt dann doch das weiche Herz dieses Volkes und so weiter. Und am Ende ist dann auch der Bulgare wie alle anderen Gotteskinder ein feiner Mensch. Nein, das ist bei diesem Roman überhaupt nicht so. Diese Peripetie tritt nie ein. Zum Thema bulgarische Kunst heißt es auf Seite 233, Stefan schlug vor, den Bulgaren Pinsel und Farben wegzunehmen. Für 100 Jahre mindestens. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Ja nun, Julice, als studierte Juristin interessieren Sie sich ja auch sehr für Gerechtigkeit. Welche Rolle spielt denn für Sie poetische Gerechtigkeit? Oh, jetzt müssen wir aber umschlagen ganz schnell. Also ich habe noch nie ein ganzes Land vernichtet in einem Buch, sagen wir mal so. Also für mich ist Gerechtigkeit erstmal etwas, was in Literatur nicht vorkommen kann und von ihr auch nicht erzeugt wird oder erzeugt werden muss, weil das nicht die Aufgabe der Literatur ist, gerecht zu sein, sondern sie bewegt sich einfach in völlig anderen Gefilden. Es ist aber durchaus so, wenn wir darüber sprechen, dass Hass oder Leid oder Qual meistens der Auslöser sind, der ein Autor zum Schreiben bringt, dann gehört da zumindest bei mir auch das Gefühl für Ungerechtigkeit. dazu, was den ersten Antrieb geben kann. Und dann ist es für mich persönlich unter Umständen ein ausgleichender Akt, ein Buch geschrieben zu haben, ohne dass ich glaube, dadurch wieder Gerechtigkeit in die Welt bringen zu können. Es ist eigentlich eher so, dass ich mir selber dadurch dann eine Entlastung schaffe, etwas wieder ins Gleichgewicht bringe. Also Zornabfuhr. Sowas in der Art vielleicht. Weil man sonst platzen würde. Weil man sonst platzen würde, weil man irgendwie als Mensch ja weiß, dass man in seinen eigenen Vorstellungen alles gerne anders hätte, als es ist. Dennoch auch weiß, dass man sich selber nicht genug trauen kann, um zu glauben, man könne die eigenen Ideen so weit verabsolutieren, dass man sie wirklich in die Welt hinaustragen kann und die Welt heilen kann an den eigenen Ideen. In diesem Paradoxon oder Widerspruch ist man einfach gefangen. Und im Buch hat man dann als Autor eben dieses einmalige Privileg, mal auszuprobieren, wie es denn wäre. Man wäre ein gerechter Gott, ein zürnender Gott, irgendeine Form von so einer Instanz und würde sich diese Welt eben selber schaffen und kann dort dann alles ausprobieren. Gerecht oder ungerecht. Sind Sie, Sibylle Levitschauf, in Ihren Texten wie Gott? Nein, natürlich nicht. Ich meine, gut, das freie Schalten und Walten ist natürlich eine Art Gottesdiebstahl. Ja, das kann ja in der Wirklichkeit sich nur ein übergeordnetes Wesen erlauben. Das tut ja der Autor auch. Er schaltet und waltet über seine Figuren oder mit seinen Figuren. Aber zur poetischen Gerechtigkeit, würde ich zunächst mal generell sagen, also ich bin gefesselt vom Thema der Gerechtigkeit. Da geht es mir wirklich wie meiner Kollegin. Also die hat es ja nun sogar zu einem indirekt zu einem Thema auch des Romans gemacht. Also sind Fragen, die mich, Gerechtigkeitsfragen ziehen mich magisch an, auch im alltäglichen Leben. Ja, Gerechtigkeitsfragen, darüber zu grübeln, das darf nie aufhören. Das ist wirklich, damit sind wir, dazu sind wir auch in der Welt. Ja. Und gut, eine poetische Gerechtigkeit, das ist ein anderes Feld. Da würde ich zum Beispiel, eine gewisse Grenze ziehen, inwieweit man über Personen sprechen darf, die man kannte. Ich glaube, über Eltern darf man sehr viel tun, weil das ist eine Zwangsgemeinschaft, in die man hineingeboren sind. Und wenn sie tot sind, gibt es da die Möglichkeit. Aber ich finde nicht, dass man dasselbe tun darf gegenüber frei gewählten Beziehungen. Ich finde nicht, dass man das gegenüber Liebhabern tun darf. Ich finde nicht gegenüber Freunden oder Menschen, mit denen man in Beziehung wirklich steht. Also da würde bei mir zum Beispiel so etwas greifen wie ein Verbot. Ja? Darüber schreibst du so sowieso nicht, im Grunde gar nicht. Ja? Es sei denn in so verschobener Form, dass es niemanden kratzt natürlich. Also das würde ich doch für mich zumindest als ein bisschen eine Richtung Schnur doch schon sehen wollen. John Updike, der kürzlich verstorbene amerikanische Autor, hat gesagt, Julie C., jeder Schriftsteller beutet die Goldader der eigenen Biografie aus. Auf Ihr Buch angewandt, würde das auf die Frage hinauslaufen, wann waren Sie zum letzten Mal beim Arzt? Das ist richtig lange her. Also ich gehe erst wieder zum Arzt, seit ich in Brandenburg wohne und einen Arzt gefunden habe, der Kettenraucher ist. Und in dessen Praxis, wenn man reinkommt, es schon so dermaßen nach Rauch stinkt, dass ich da als nicht pflichtbewusster und meine Gesundheit nicht so sehr achtender Mensch eben trotzdem entspannt reingehen kann. Also ich weiß, mir würden jetzt nicht die Leviten gelesen. Seitdem gehe ich wieder ab und zu, davor viele Jahre eher nicht. Was stand denn am Ausgangspunkt Ihres jüngsten Buchs? Das Rauchverbot. Das ist ein Raucherroman. Also mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja, irgendwie ist das tatsächlich. Früher hätte ich Sie gefragt, ob Sie je Mitglied einer kommunistischen Vereinigung waren. Heute läuft es auf die Frage hinaus, haben Sie je oder tun Sie es etwa noch geraucht? Rauchen Sie? Sind Sie Raucherin? Ich habe nie inhaliert. Also ich bin ja in postradikalen Zeiten geboren. In meiner Jugend hing man nicht mehr trotzkistischen Kreisen an, sondern man gründete tatsächlich höchstens illegale Raucherclubs auf Schultoiletten. Also vielleicht bin ich in dieser Richtung quasi dann auch präpolitisch irgendwie beeinflusst worden. Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert. Es ist nicht nur das Rauchverbot, was da den Ausschlag gegeben hat, sondern das Rauchverbot war als realer Akt, also als tatsächlich in unserer Wirklichkeit angekommener Akt, für mich so ein Kulminationsmoment. Ich dachte, in dem Moment, wo das passierte, ich darf jetzt tatsächlich in Kneipen, wo ich ja sitze, um zu rauchen und zu saufen, aus keinem anderen Grund, nicht mehr rauchen. Ja, also als das passierte, dachte ich wirklich, jetzt ist der Damm gebrochen. Also jetzt bricht sich hier etwas Bahn, was sich schon seit einigen Jahren vorbereitet. Da ist ein Mentalitätswechsel im Gange. Die Einschläge kommen näher. Und jetzt fallen hier quasi die letzten Barrieren. Jetzt darf man öffentlich sagen, so haben wir es schon immer gewollt, in Raucherräumen darf nicht mehr geraucht werden. Das war also tatsächlich wie so eine Art Initialzündung und die Wut darauf und auch die Beobachtung, wie ein so kleines Detail, es ist ja eigentlich wirklich ein Detail, ja, die Frage, ob ich in der Kneipe rauche oder davor, je nach Temperaturen ist das mehr oder weniger problematisch. Es ist ein Detail, aber es hat tatsächlich in den Lebenswelten, wenn ich das so beobachte, im Freundeskreis ungeheure Auswirkungen. Es bilden sich Fronten, wir stehen quasi kurz vor einem Bürgerkrieg, Ehen trennen sich, Freundeskreise spalten sich auf, sie haben davon keine Ahnung, sie rauchen ja auch nicht. Seit 2,5 Jahren, Frau Lewitschau, ich weiß, wovon Sie reden. Seit Inkrafttreten des Gesetzes rauchen Sie nicht mehr, oder? Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Sie sind konvertiert. Das sind die Schlimmsten. Ja, genau. Also tatsächlich ist dieses Rauchverbot, um das es in diesem Buch ja nicht vordergründig geht, aber in meinem Leben ist es sozusagen wie ein Haken, an dem ich viel Unbehagen aufhängen kann und an dem ich mich auch immer wieder entzünde, über das ich tatsächlich auch streite, also wo ich politisch werden kann, obwohl es eigentlich ein kleines Detail ist. Wenn Sie sagen, wo Sie politisch werden können, dann ist das eine Fragestellung, vor der ich normalerweise zurückschrecke, weil ich möchte ja jetzt Sie auch noch ein bisschen autobiografisch befragen. Das ist aber bei Ihnen sehr leicht möglich. Ihr Vater war nämlich Direktor beim Deutschen Bundestag. Insofern fiel die Frage nach dem Vater und die Frage nach dem Politischen hier in eines. Was ist denn ein Direktor beim Deutschen Bundestag? Nein, das ist eigentlich komisch, ne? Wahrscheinlich hätte das einfach zu autoritär geklungen irgendwie. So ein Direktor beim, als wäre er nur daneben. Also ja. Der Direktor, ja, Direktor beim des Deutschen Bundestags klingt so, als hätte er geputscht. Genau, ja. Also ich glaube, dieses beim drückt diese ganze Funktion wunderbar aus, weil er ist halt irgendwie der Chef, aber nicht der Chef. Also er ist der Chef der Verwaltung, aber es ist eben kein politisches Amt. Man höre und staune. Also wenn man es runterbrechen will auf den Alltag, dann sind auch solche Fragen immer wieder relevant. Wie kommen all diese vielen Leute, also wenn die anstehen vor diesem Besuchereingang, ja, ist das jetzt ein Sicherheitsproblem oder nicht? Also solche Fragen kümmern auch den Direktor beim Deutschen Bundestag. Gleichzeitig ist er einfach eben das Oberhaupt einer, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da arbeiten, ein paar tausend, also einer riesenhaften Behörde mit all den Abläufen, die das mit sich bringt. Aber er ist nicht, also eigentlich kein politisches Amt. Das heißt, er entscheidet auch darüber, ob die Saaldiener neue Westen bekommen oder so. Ich vermute mal, also ich bin jetzt nicht wirklich ganz in der Materie, aber so wie ich unser Land kenne, wird darüber irgendwo abgestimmt. Also ich glaube nicht, dass er das entscheidet ganz alleine. Wahrscheinlich ist die Farbe der Saalweste durchaus ein politisches Problem. Aber der Unterschied in Ihrer Kindheit muss doch dann gewesen sein, dass das, was wir anderen in der Tagesschau wahrnehmen, für Sie gleichzeitig der Stoff war, über den Ihr Vater beim Abendbrot erzählt hat. Wir hatten nie Zeit für die Tagesschau, weil mein Vater immer alles erzählt hat, genau. Ja, ja, also es wurde viel... Ja, es war tatsächlich spannender. Wir haben vor allem, ich sage jetzt wir, weil es meinen Bruder und mich gleichermaßen betraf, glaube ich, sehr früh ein Verhältnis zur Politik bekommen, was gar keins war. Also Politik war nichts, wozu man ein Verhältnis hatte. Man hatte ja auch kein Verhältnis zum Essen oder zur Schule, sondern das waren Dinge, die gehörten wirklich zum Alltag. Also mein Vater war ein Mensch oder ist ein Mensch nach wie vor, nur er arbeitet halt nicht mehr, der immer viel auch über seinen Job gesprochen hat, was für uns nicht als Belastung, sondern als Ausgangspunkt für Diskussionen begriffen wurde. Und wir haben das wahrgenommen als Angebot und wir wussten schon auch in jungen Jahren, glaube ich, immer ziemlich genau, was da passiert, ohne das verstehen zu können. Das wurde dann eben immer runtergebrochen auf die Vorstellungen, die in der Kinderwelt so stattfinden. Aha. Ich stelle mir jetzt so eine Art Kasperle-Theater vor mit Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Oder also Helmut Schmidt Kasper und Helmut Kohl kamen vor. Nein, das war nichts Didaktisches. Also es ging wirklich nicht darum, zu belehren, sondern man sprach eben darüber. Also Politik war ein Gegenstand, über den man so reden konnte wie übers Wetter. Und es war auch nicht etwas, das für Kinder zu kompliziert oder zu schwierig oder nicht geeignet wäre. Das war was ganz Natürliches. Man hat es halt entweder verstanden oder nicht. Wir haben ja auch über Literatur geredet. Das haben wir auch verstanden oder nicht. Welche Rolle spielte denn diese Literatur in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend? Eine vergleichbare, das war ähnlich. Also Bücher lagen genauso rum wie die Helmut-Schmidt-Puppen sozusagen. Also das war auch Alltagsgegenstand. Und wir hatten eben das Recht, danach zu greifen und da drin zu schmökern oder es sein zu lassen. Es gab überhaupt keine Verbote. Außer wenn wir was unbedingt lesen sollten, dann hieß es, das ist noch zu schwierig für dich, weil das führte dazu, dass es dann sofort konsumiert wurde. Das waren dann eben einfach Bücher, die meinem Vater oder meiner Mutter besonders wichtig waren und wo sie irgendwie dachten, dass da bringen wir sie mal dazu, dann wurde es immer hochgelegt, dann hieß es, also das ist wirklich noch gar nichts für dich. Und 4 Tage später hatte man es natürlich durchgelesen. Wir leben in einer Gesellschaft, die es ganz natürlich empfindet, dass 9-Jährige ihre komplette Freizeit auf irgendwelchen Bolzplätzen verbringen und natürlich mit Leib und Seele für Fußball oder andere Sportarten brennen, wirklich existenziell brennen. Wenn dasselbe aber in den Künsten, insbesondere in der Literatur geschieht, dann nennt man solche Gestalten Freaks, Außenseiter und so weiter. Wann haben Sie die Literatur für sich entdeckt? Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, weil das so früh war. Das war von Anfang an dabei. Also mir wurde vorgelesen, so lange, bis ich alles auswendig konnte. Das war dann auch identisch mit lesen können. Weil wenn man einen Text auswendig kann und sieht ihn gleichzeitig gedruckt, kann man lesen. Und das war also noch vor der Schule. Das ging sehr früh los. Und der Schritt hin zum eigenen Tun, also statt des bloßen Konsumierens? Vergleichbar, das fiel zusammen mit dem Schreiben, also mit dem technischen Schreiben können. Ich habe sofort diese Fähigkeit dazu genutzt, dann auch Kleinstgeschichten zu schreiben. Was für eine Art von Kleinstgeschichten? Also das war sozusagen großes Welttheater auf kleinem Raum. Es ging immer um kleine Tiere, die gerieten in eine dramatische Situation. Und am Ende ging es gut aus. Also es ist eigentlich fast das, was man heute immer noch macht, nur auf mehr Seiten. Ah ja, gut. Dennoch haben Sie sich dann nicht entschieden, Politikerin zu werden oder jedenfalls, Sie haben sich entschieden, Jura zu studieren. Nicht ja. Die normale Biografie, die deutsche Schriftsteller-Durchschnittsbiografie, die natürlich ein Studium der Germanistik nach wie vor oder zumindest der Geisteswissenschaften vorsieht. Warum Jura? Ich wusste gar nicht, dass es für Durchschnittsschriftsteller ein Durchschnittsstudium gibt. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich möglicherweise Germanistik gewählt. Ich wusste aber damals auch noch nicht, dass Schriftsteller ein Beruf ist. Sonst hätte ich das vielleicht auch angestrebt. Also ich hatte irgendwie noch nicht so richtig begriffen, dass Schreiben, Schriftsteller sein und diese Geschichte, was man nach dem Abi dann macht mit einer Ausbildung, irgendeinen Zusammenhang haben könnte. Also ich stand nach dem Abitur genauso da wie alle. Ja, das waren ja die 90er Jahre. Man wusste ja nicht, was man will. Das war ja sozusagen allgemein anerkannt. Und so wusste auch ich nicht, was ich wollte, musste aber irgendeine Ausbildung machen. Und ja, Jura war damals und ich glaube leider auch bis heute noch immer die Antwort auf die Frage, was soll ich machen? Die lautete immer, mach Jura, damit kannst du alles werden. Wie man sieht, stimmt das. Aber es hat mich dann doch überrascht, dass es tatsächlich so gut zutraf. Es war schon ein bisschen eine Verlegenheitsentscheidung, das zu tun. Ja, Sie haben ja dann ein Doppelstudium in Leipzig dann begonnen am Deutschen Literaturinstitut. Ja. Das war, als ich zu ahnen begann, dass Schriftsteller vielleicht doch ein Beruf sein könnte. Ja. Also aber heute ist es doch ein großer Wettbewerbsvorteil für Sie, dass Sie zu den Juristen unter den Schriftstellern gehören. Denn als solche werden Sie, glaube ich, auch sehr oft gefragt und um Ihre Meinung gebeten. Das stimmt total. Also vor allem am Anfang war das unheimlich relevant, weil ich bin ja mit meinem ersten Buch reingekommen in die Zeit, die noch so richtig zur Popliteratur gehörte. Und ich glaube schon allein aufgrund der Tatsache, dass dieses Jura-Examen in meiner Biografie steht, hatte ich immer so einen halben Fuß noch draußen. Also man konnte irgendwie ich trug so eine Art Relevanzkostüm. Das hatte, glaube ich, mit den Examina zu tun, ja. Nun gab es Ihren Roman Corpus Delicti ja zunächst als Theaterstück. Der Roman ist dann aus diesem Stück hervorgegangen. Ist das jetzt eine besonders schlaue Form der Mehrfachverwertung? Ja. Erstes Theaterstück, dann vielleicht Hörspiel, dann Roman, Film und so weiter? Das ist absolut so, ja. Nein. Oder was entscheidet denn für Sie, welcher Stoff welche Form annimmt? Ja, Sie haben, also das war nicht so falsch, wie Sie das in Ihrer Frage formuliert haben. Also als ich die Anregung bekam, fürs Theater zu schreiben, hatte ich sowas noch nie zuvor getan und fühlte mich dessen auch nicht wirklich mächtig, hatte aber trotzdem große Lust auf diesen Auftrag. Es war eine interessante Regisseurin, die mich dazu einlud. Und ich hatte damals den Stoff schon und die Idee und ich fragte sie dann, ob es ihr was ausmachen würde, wenn ich nur so eine Art Theaterstück schreibe. Und diese Art Theaterstück war dann eben 180 Seiten lang, also Albtraum für jeden Regisseur. Sie musste im Grunde das Stück dann selber bauen. Das war nur Elfriede Jelinek, ja. Genau. Also sie hatten wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich ernst mache mit dieser Androhung. Es passierte dann und meine Idee war von Anfang an tatsächlich die der Mehrfachverwertung. Es gibt sicherlich auch ein positiver besetztes Wort dafür, aber ich dachte also, es ist gut, Sie machen das für die Bühne, aber mein eigentlicher Wunsch ist eben schon, dass daraus dann auch noch ein Buch wird, weil für mich ist das Buch, der Roman, also ist so die Form. Ich hatte zur Bühne einfach nicht so den Bezug, das ist ja auch so flüchtig, dann ist es gleich wieder weg. Also es war schon von Anfang an so gedacht, dass auch ein Buch daraus wird. Naja, und alles andere, Hörspiel und so, das gehört zum Geschäft, gell? Gut, dann betreten wir doch mal diesen Roman, führen Sie doch auch selbst in die ausgewählte Stelle von Corpus Delicti ein. Ja, ich lese verschiedene ausgewählte Stellen, kurze, führe erstmal nicht ein, weil ich einfach vorne, ganz, ganz vorne auf Seite 1 beginne. Das Vorwort. Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit könnte man als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des biologischen Energiepotenzials. Ein gesunder Organismus steht in funktionierender Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und ein stabiles Seelenleben. Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und Jahrzehnte hinweg bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon. Aus dem Vorwort zu Heinrich Kramer, Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation, Berlin, München, Stuttgart, 25. Auflage. Rings um zusammengewachsene Städte bedeckt Wald die Hügelketten. Sendetürme zielen auf weiche Wolken, deren Bäuche schon lange nicht mehr grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation, die einst glaubte, ihre Anwesenheit auf diesem Planeten vor allem durch den Ausstoß gewaltiger Schmutzmengen beweisen zu müssen. Hier und da schaut das große Auge eines Sees, bewimpert von Schilfbewuchs, in den Himmel. Stillgelegte Kies- und Kohlegruben, vor Jahrzehnten geflutet. Unweit der Seen beherbergen stillgelegte Fabriken Kulturzentren. Ein Stück stillgelegter Autobahn gehört gemeinsam mit den Glockentürmen einiger stillgelegter Kirchen zu einem malerischen, wenn auch selten besuchten Freilichtmuseum. Hier stinkt nichts mehr. Hier wird nicht mehr gegraben, gerußt, aufgerissen und verbrannt. Hier hat eine zur Ruhe gekommene Menschheit aufgehört, die Natur und damit sich selbst zu bekämpfen. Kleine Würfelhäuser mit weiß verputzten Fassaden sprenkeln die Hänge, ballen sich zusammen und wachsen schließlich zu terrassenförmig gestuften Wohnkomplexen an. Die Flachdächer bilden eine schier endlose Landschaft, dehnen sich bis zu den Horizonten und gleichen, das Himmelsblau spiegelnd, einem erstarrten Ozean. Solarzellen, eng beieinander und in Millionenzahl. Von allen Seiten durchziehen Magnetbahntrassen in schnurgeraden Schneisen den Wald. Dort, wo sie sich treffen, irgendwo inmitten des reflektierenden Dächermeers, also mitten in der Stadt, mitten am Tag und in der Mitte des 21. Jahrhunderts, dort beginnt unsere Geschichte. Jetzt sage ich was zur Einführung, kurz. Das Ganze spielt also tatsächlich in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Art Zukunftsvision. Und wir erleben eine Hauptfigur namens Mia Holl, die jetzt auch gleich einen Auftritt hat, die in diesem gesundheitsdiktatorisch organisierten Staat mit den Behörden in Konflikt gerät, weil ihr Bruder eines Verbrechens angeklagt worden ist, obwohl er behauptete, bis zum Schluss behauptete, unschuldig zu sein und sich dann schließlich im Gefängnis umbrachte. Das ist knapp die Vorgeschichte. Und jetzt kriegt Mia einen Auftritt. Weil das Leben so sinnlos ist, sagt Mia, und man es trotzdem irgendwie aushalten muss, bekomme ich manchmal Lust, Kupferrohre beliebig miteinander zu verschweißen, bis sie vielleicht einem Kranich ähneln oder einfach nur ineinander gewickelt sind wie ein Nest aus Würmern. Dann würde ich das Gebilde auf einen Sockel montieren und ihm einen Namen geben. Fliegende Bauten oder auch die ideale Geliebte. Während Mia mit dem Rücken zum Zimmer am Schreibtisch sitzt, vor sich ein paar Zettel, auf denen sie gelegentlich etwas notiert, liegt die ideale Geliebte auf der Couch, gekleidet in ihr eigenes Haar und das Licht der Nachmittagssonne. Durch keine Regung verrät die Schöne, ob sie versteht, was Mia spricht. Wir könnten uns fragen, ob sie Mia überhaupt wahrnimmt oder ob sie vielmehr in einer anderen Dimension existiert und dort ins Leere schaut, indes sich Mia bloß zufällig vor ihren Augen befindet an einem Kreuzungspunkt zwischen den Welten. Der Blick der idealen Geliebten gleicht dem Starren eines Wassertiers, das keine Augenlider besitzt. Nur damit etwas bleibt, sagt Mia, um etwas Zweckloses zu schaffen. Alles, was einen Zweck hat, erfüllt ihn eines Tages und ist damit verbraucht. Selbst Gott besaß den Zweck, die Menschen zu trösten. Und siehe da, mit seiner Ewigkeit war es nicht allzu weit her. Verstehst du? In der Wohnung herrscht Chaos. Es sieht aus, als hätte hier seit Wochen niemand aufgeräumt, gelüftet oder geputzt. Natürlich verstehst du das. Es ist von Moritz. Er sagte, wer Ewigkeit will, darf nicht einmal den Zweck des eigenen Überlebens verfolgen. Weil die ideale Geliebte nicht reagiert, dreht sich Mia mit dem Stuhl herum. Wenn er mich ärgern wollte, sagte er, ich hätte Künstlerin werden sollen. Seiner Meinung nach hat mich das naturwissenschaftliche Denken verdorben. Wie, fragte er, soll man einen Gegenstand oder gar ein geliebtes Wesen betrachten, wenn man ständig daran denken muss, dass nicht nur das Betrachtete, sondern auch man selbst nur ein Teil des gigantischen Atomwirbels ist, aus dem alles besteht? Wie soll man es ertragen, dass sich das Gehirn, unser einziges Instrument des Sehens und Verstehens, aus den gleichen Bausteinen zusammensetzt wie das Gesehene und Verstandene? Was, rief Moritz dann, soll das sein? Materie, die sich selbst anglotzt? Die ideale Geliebte hat mit Materie wenig gemeinsam. Vielleicht tut es Mia deshalb gut, mit ihr zu sprechen. Erst hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis das göttliche Weltbild zerstört und den Menschen ins Zentrum des Geschehens gerückt. Dann hat sie ihn dort stehen lassen, ohne Antworten, in einer Lage, die nichts weiter als lächerlich ist. Das hat Moritz oft gesagt, und in diesem Punkt gab ich ihm recht. So verschieden haben wir gar nicht gedacht. Nur unsere Schlussfolgerungen waren nicht dieselben. Mit dem Stift zeigt Mia auf die ideale Geliebte, als gäbe es einen Grund, sie anzuklagen. Er wollte für die Liebe leben, und wenn man ihm zuhörte, konnte man auf die Idee kommen, dass Liebe schlicht ein anderes Wort war für alles, was ihm gefiel. Liebe war Natur, Freiheit, Frauen, Fische fangen, Unruhe stiften, anders sein, noch mehr Unruhe stiften. Das alles hieß bei ihm Liebe. Mia wendet sich wieder dem Schreibtisch zu und macht Notizen, während sie weiterspricht. Ich muss das aufschreiben. Ich muss ihn aufschreiben. Das menschliche Gedächtnis sortiert 96% aller Informationen nach wenigen Tagen aus. 4% Moritz sind nicht genug. Mit 4% Moritz kann ich nicht weiterleben. Eine Weile schreibt sie verbissen, dann hebt sie den Kopf. Wenn wir über Liebe sprachen, wurde er beleidigend. Du, sagte er zu mir, bist Naturwissenschaftlerin. Deine Freunde und Feinde siehst du nur unter dem Elektronenmikroskop. Wenn du das Wort Liebe sagst, muss sich das anfühlen, als hättest du einen Fremdkörper im Mund. Deine Stimme klingt anders bei diesem Wort. Liebe, eine halbe Oktave höher. Dein Kehlkopf zieht sich zusammen, Mia, ein schriller Ton, Liebe. Als Kind hast du es sogar vor dem Spiegel geübt, Liebe. Du hast dir dabei selbst in die Augen gesehen und nach dem Grund gesucht, der dieses Wort so schwierig macht. Es ist einfach so, Mia, dass du diesen Begriff nicht richtig aussprechen kannst. Für dich gehört er zu einer fremden Sprache, die nach einer unnatürlichen Gaumenstellung verlangt. Sag mal, ich liebe dich, Mia. Sag, das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Mein Lieber, Liebster, liebst du mich? Schon wendest du dich ab, Mia, du gibst auf. Ein weiteres Mal dreht sie sich mit dem Schreibtischsessel herum, diesmal in einer ungestümen Bewegung. Und was war sein letzter Satz? Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Wo war sie da, seine Liebe? Es gibt Sätze, die prägen das Gehirn wie eine Metallstanze, sodass man fortan nur noch in diesen Bahnen denken kann. Wie soll ich das vergessen? Wie soll ich das nicht vergessen? Du hast ihn gekannt, wahrscheinlich besser als ich. Keine Ahnung, ob er wusste, wie sehr ich ihn liebte. Ich weiß nicht einmal, ruft Mia, ob ich in der Lage bin, ihn angemessen zu vermissen. Red keinen Scheiß, sagt die ideale Geliebte. Wir machen doch nichts anderes, bei Tag und bei Nacht. Wir vermissen ihn, gemeinsam, komm her. Als Mia aufsteht und den ausgestreckten Armen der idealen Geliebten entgegengeht, klingelt es an der Tür. Es gibt Momente, in denen die Zeit stehen bleibt. Zwei Menschen sehen einander in die Augen, Materie, die sich selbst anglotzt. Um die entstandene Blickachse, die sich hinter den Köpfen ins Unendliche verlängern lässt, dreht sich für ein paar Sekunden die ganze Welt. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass hier nicht von Liebe auf den ersten Blick die Rede ist. Eher würden wir das, was gerade zwischen Mia und Heinrich Kramer geschieht, das stumme Getöse am Anfang einer Geschichte nennen. Mia hat ihm die Tür geöffnet und für eine Weile spricht niemand ein Wort. Was Kramer denkt, ist schwer zu erraten. Vermutlich wartet er einfach darauf, dass Mia die Gastgeberin in sich entdeckt. Er ist ein geduldiger Mann. Vielleicht nimmt er Rücksicht, verharrt respektvoll auf der Schwelle und will ihr Zeit geben, weil er versteht, in welch merkwürdiger Situation sie sich befindet. Schließlich erlebt man es nicht alle Tage, dass ein Mensch, den man im Geiste schon so viele Male und auf so unterschiedliche Arten zu Tode gequält hat, plötzlich leibhaftig vor einem steht. Seltsam, sagt Mia, als sie die Sprache wiederfindet, ich habe das Fernsehen gar nicht angeschaltet und trotzdem sehe ich sie. Darauf lächelt Kramer ein bezauberndes, offenherziges Lächeln, das ihm niemand zutrauen würde, der ihn nur aus den Medien kennt. Es ist ein Privatlächeln. Das Lächeln eines Menschen, der trotz großer Berühmtheit ganz der Alte geblieben ist. Santé, sagt er, zieht den rechten Handschuh aus und streckt Mia die nackte Hand hin. Sie betrachtet diese Hand wie ein exotisches Insekt, bevor sie zögernd ihre Finger in seine legt. Eine hübsche Geste, wie aus einem alten Film, sagt sie. Scheint mir nicht recht zu Ihnen zu passen. Haben Sie keine Angst vor meinem Infektionspotenzial? Das Wichtigste im Leben ist Stil, Mia Holl. Und Hysterie ist die schlimmste Feindin des guten Stils. Ihr Gesicht, sagt Mia nachdenklich, ist wohl eine Art Etikett. Man kann es auf die unterschiedlichsten Ansichten kleben. Darf ich reinkommen? Sie verlangen, dass ich dem Mörder meines Bruders etwas zu trinken anbiete? Durchaus nicht. Für eine so plumpe Einschätzung sind Sie zu intelligent. Aber etwas zu trinken hätte ich tatsächlich gern. Eine Tasse heißes Wasser. Kramer geht an Mia vorbei in die Wohnung und steuert das Sofa an, auf dem die ideale Geliebte schnell zur Seite rutscht. Kaum hat Kramer sich hingesetzt, wirkt das Sofa wie für ihn gemacht. Den angewiderten Blick der idealen Geliebten bemerkt er nicht, was ausnahmsweise weniger an seiner Selbstsicherheit liegt als an der Tatsache, dass er die ideale Geliebte nicht sehen kann. Nur der Vollständigkeit halber, sagt er, ich habe ihren Bruder nicht ermordet. Wir sollten vielleicht eher fragen, woher er im Gefängnis die Angelschnur hatte, um sich aufzuhängen. Mia steht mitten im Raum, hat die Arme gekreuzt und die Finger in die Oberarme gekrallt, als wolle sie sich am eigenen Körper festhalten. Oder verhindern, dass ihre Hände sich selbstständig machen, um Heinrich Kramer zu erwürgen. Sie bemühen sich nicht gerade, sagt sie, meinen Hass zu entschärfen. Kramer kann auch geschmeichelt lächeln. Dazu streicht er sich übers Haar. Hassen Sie nur, sagt er. Ich bin hier, um mit Ihnen zu reden. Sie sollen mich nicht heiraten. Dem stünden hoffentlich unsere Immunsysteme entgegen, sagt Mia. Interessanterweise, Kramer legt einen Finger an die Nase, wären wir immunologisch kompatibel. Interessanterweise, sagt die ideale Geliebte und legt ebenfalls einen Finger an die Nase, ist er ein noch größeres Arschloch, als wir dachten. Versuchen wir es mit Logik. Mia hat ihre Stimme wieder unter Kontrolle. Wenn sie und ihr Schwadron aus dreckigen Kläffern nicht diese Kampagne gegen Moritz gefahren hätten, wäre er vielleicht nicht verurteilt worden. Und ohne Verurteilung hätte er sich nicht umgebracht. So gefallen sie mir schon besser. Kramer hat den rechten Ellbogen auf die Rückenlehne der Couch gelegt, als ob er die ideale Geliebte in den Arm nehmen wollte. Logisches Denken liegt ihnen, genau wie mir. Deshalb werden sie mühelos ihren Denkfehler erkennen. Kausalität ist keineswegs identisch mit Schuld. Sonst müssten sie auch den Urknall für den Tod ihres Bruders verantwortlich machen. Vielleicht tue ich das. Die Erde gerät auf ihrer Umlaufbahn in ein Schlagloch. Mia schwankt, will sich auf den Schreibtisch stützen und greift ins Leere. Ich verurteile den Urknall. Ich verurteile das Universum. Ich verurteile unsere Eltern, weil sie Moritz und mich zur Welt gebracht haben. Ich verurteile alles und jeden, der ursächlich ist für seinen Tod. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Kramer erhebt sich, hilft Mia, die auf die Knie gesunken ist, beim Aufstehen und führt sie zum Sofa. Behutsam streicht er ihr das Haar aus der Stirn. Fass sie nicht an, zischt die ideale Geliebte. Ich gehe uns mal eine Tasse heißes Wasser machen, sagt Kramer und verschwindet in der Küche. Der Vorfall, von dem hier gesprochen wird, liegt nicht lang zurück. Ein Blick auf die Fakten zeigt ein verblüffend simples Geschehen. Moritz Holl, 27 Jahre alt, ein zugleich sanfter und hartnäckiger Mann, der von seinen Eltern Träumer, von Freunden Freidenker und von seiner Schwester Mia meistens Spinner genannt wurde, meldete in einer gewöhnlichen Samstagnacht einen schrecklichen Fund bei der Polizei. Eine junge Frau namens Sibylle, mit der er sich nach eigenen Angaben zu einem Blind Date an der Südbrücke verabredet hatte, war bei seinem Eintreffen weder sympathisch noch unsympathisch, sondern tot. Man nahm die Zeugenaussage des völlig verstörten Moritz zu Protokoll und schickte ihn nach Hause. 2 Tage später saß er in Untersuchungshaft. Man hatte sein Sperma im Körper der Vergewaltigten gefunden. Der DNA-Test beendete das Ermittlungsverfahren. Jeder normale Mensch weiß, dass der genetische Fingerabdruck unverwechselbar ist. Nicht einmal Zwillinge besitzen dasselbe Erbmaterial und Moritz hatte lediglich eine gewöhnliche Schwester, die als Naturwissenschaftlerin selbst am besten wusste, was genetische Unverwechselbarkeit bedeutet. Eine Verurteilung aufgrund eines solchen Beweises ist juristische Routine. Mörder legen in solchen Fällen ein Geständnis ab. Sie tun es früher oder später, aber sie gestehen auf jeden Fall. Vielleicht erleichtert es ihr Gewissen, vielleicht bitten sie auf diese Weise die öffentliche Meinung um Absolution. Aber Moritz ignorierte die Fakten. Er bestand darauf, Sibylle weder vergewaltigt noch getötet zu haben. Während das Publikum vor dem Nachmittagsprogramm saß und ein schnelles Verfahren erwartete, beteuerte Moritz seine Unschuld mit weit geöffneten, blauen Augen, das blasse Gesicht gehärtet von der eigenen Überzeugung. Bei jeder Gelegenheit wiederholte er einen Satz, der dem Publikum ins Ohr ging wie ein Schlagerrefrain: Ihr opfert mich auf dem Altar eurer Verblendung. Kein Mörder der jüngsten Rechtsgeschichte hatte sich jemals so verhalten. Die Bürger eines gut funktionierenden Staates sind daran gewöhnt, dass öffentliches und persönliches Wohl zur Deckung gebracht werden, auch und gerade in den finsternsten Winkeln der menschlichen Existenz. Moritz' Auftritte vor Gericht verursachten einen Presseskandal. Stimmen wurden laut, die mit seiner Konsequenz sympathisierten und einen Aufschub der Urteilsvollstreckung forderten. Andere begannen, ihn umso mehr zu verabscheuen, nicht nur für die Bluttat, sondern vor allem für seine Uneinsichtigkeit. Inmitten des allgemeinen Geredes stand Mia, deren Verwandtschaft mit Moritz plötzlich zu einem dunklen Geheimnis geworden war, das die Justizbehörden schützen mussten. Tagsüber ging sie zur Arbeit und erfüllte ihre Leibesertüchtigungspflichten. Abends fuhr sie heimlich ins Gefängnis. Statt zu schlafen, kotzte sie bei Nacht in eine Schüssel, die sie anschließend auf der Straße in einen Gulli leerte, damit die Sensoren in der Toilette keine erhöhte Konzentration von Magensäure im Abwasser messen konnten. Kramers Berichterstattung machte selbstverständlich einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Teil des medialen Diskurses aus. Er sagte und schrieb nichts anderes als das, was ein nüchterner Positivist und überzeugter Verteidiger der Methode sagen und schreiben musste und was er jetzt in der Küche hantierend für mir wiederholt. Unsere Gesellschaft ist am Ziel, sagt Kramer, während er den Wasserkocher befüllt. Im Gegensatz zu allen Systemen der Vergangenheit gehorchen wir weder dem Markt noch einer Religion. Wir brauchen keine verstiegenen Ideologien. Wir brauchen nicht einmal den bigotten Glauben an eine Volksherrschaft, um unser System zu legitimieren. Wir gehorchen allein der Vernunft, indem wir uns auf eine Tatsache berufen, die sich unmittelbar aus der Existenz von biologischem Leben ergibt. Denn ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus. Der unbedingte, individuelle und kollektive Überlebenswille. Ihn erheben wir zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Wir haben eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, das heißt gesundes und glückliches Leben zu garantieren. Frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert, komplexer als jeden anderen vor ihm. Unsere Gesetze funktionieren in filigraner Feinabstimmung, vergleichbar dem Nervensystem eines Organismus. Unser System ist perfekt, auf wundersame Weise lebensfähig und stark wie ein Körper, allerdings ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten. Möchten Sie einen Spritzer Zitrone? Danke. Ja, vielen Dank, Juli C., für diese Lesung aus Ihrem neuen Roman Corpus Delicti, der in diesen Tagen im Verlag Schöffling und Co. erschienen ist. Zugehört haben die Autorin Sibylle Levitscharow und der Literaturkritiker Ichoma Mangold. Zunächst also mal Reaktionen auf diesen Text. Herr Mangold, wie hat der Text auf Sie gewirkt? Ist er mit Ihrem Immunsystem kompatibel? Der Roman ist gewissermaßen als ein politisches Buch, das eine negative Utopie entfaltet, zustimmungsfähig aus meiner Perspektive. Auch ich fürchte... Rauchen Sie etwa? Ich war Raucher und hatte aufgehört zu rauchen, als die Nichtrauchergesetze kamen. Seither bin ich so sporadischer Rebellionsraucher, aber das ist natürlich politischer Kitsch. Auch ich möchte keine Gesundheitsdiktatur, und das ist, was dieser Roman entfaltet. Er beschreibt eine Gesellschaft, die gewissermaßen der Meinung ist, wenn sie das Gute, den höchsten Zweck menschlichen Lebens und der Vergesellschaftung erkannt hat, dann sind gewissermaßen auch alle Mittel recht, auch die eines totalitären Durchgriffes, dieses Gute umzusetzen, damit es allen Menschen besser geht. Das ist gewissermaßen, wenn man so möchte, im adornischen Sinne, macht Juli C. so eine Aufklärung der Aufklärung, also eine Warnung vor der Selbstermächtigung der Vernunft, die nur noch sich selbst anerkennt und gut findet. Womit ich, wenn ich das sagen darf, Schwierigkeiten habe bei dem Roman, ist gerade, weil er so ein starker Roman mit politischer Botschaft ist, dass er mir manchmal ein wenig zu thesenhaft erscheint. Und wenn ich das beschreiben sollte, würde ich es daran festmachen, es ist so sehr, sehr schwer, eine andere Position zu beziehen, als die gewissermaßen sofort in Widerstand gegen diese Gesundheitsdiktatur zu gehen. Das heißt, diese andere Seite, die Seite des Totalitarismus, ihres Vernunftprogrammes, ihres Gesundheitsprogramms, das, was in dem Roman die Methode genannt wird, hat so gar keine Plausibilität. Es ist so erkennbar ein schreckliches Leben, das man unter einer solchen staatlichen Obhut zu führen hätte, dass der Leser in jedem Moment auf der Seite der Figuren ist. Und ich mich dann im Sinne des Realismus dieser Utopie oder dieses Zukunftsromans frage, aus welchen politisch-gesellschaftlichen Bedingungen in ihrer eigenen Imagination, die dem Roman vorausgeht, aus welcher politischen Situation heraus wäre es denn denkbar, dass sich ein Volk eine solche Staatsform überstülpen lässt? Wo legen da die Plausibilitäten, wenn doch so erkennbar all das, was unser Leben reich macht, nämlich in der Natur wild zu spielen, sich zu küssen, sich zu berühren und auch mal was anderes zu trinken, außer heißes Wasser mit Zitrone, immer schon auf dem Index steht, weil es möglicherweise infizierend sein könnte. Sibylle Levitschaub. Ich bitte nur in einem Ihnen zart widersprechen. Und zwar, ich finde, in dem Roman gibt es doch, und zwar zumindest eine Art poetisch anziehende Gegenposition. Und die ist eigentlich in Gestalt des Kramers, man kann schon sagen, ein veritabler Teufel letztlich, ja, aber eine anziehende Figur, ja. Das heißt, das bringt auch viel Spannung in die Sache. Und da ist, er vertritt das Gegenkonzept, das der Leser zwar nicht annimmt, ja, das werden wir nicht übernehmen beim Lesen, aber der Mann steht doch sehr gut im Saft mit seinen Argumenten und auch mit seinem Agieren. Und der hat mich sehr, streckenweise hat er mich überzeugt. Ja. Und das ist doch, finde ich schon, eine sehr subversive Technik, die dem Roman auch wirklich Glanz verleiht. Also, dass da durchaus auch mit Ambivalenzen zu Werke gegangen wird. Also gerade in der Figur kann man sehen. Und das entspricht natürlich auch der poetologischen Notwendigkeit, dass es folglich bei diesem ersten Zusammentreffen zwischen Kramer und Mia Holl in der Szene, die wir gehört haben, natürlich eine Liebesgeschichte ihren Ausgangspunkt nimmt. Das ist eine Frau, die ihren potenziellen Mörder liebt. Ihre Immunsysteme sind kompatibel. Dadurch wird es ja sozusagen dann auch spannend. Andererseits, und diese Frage interessiert mich doch sehr, alles, was Sie sagen, Choma Mangold, lässt sich natürlich auch gegen 1984 von Orwell, gegen Animal Farm wenden, gegen Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Die Dystopie war niemals der Ort für die Zwischentöne. Das sind ja alles unglaublich primitive Thesenromane, wo auch eigentlich die Charaktere weitgehend zu Platzhaltern reduziert werden. Dennoch, muss ich zugeben, lese ich sowas sehr gerne. Gelegentlich. Der Kurt Vonnegut, der amerikanische Science-Fiction-Autor, sagte mal, ich lasse meine Romane nicht Science-Fiction nennen, solange Science-Fiction als Pissbecken für die Literaturkritik herhalten muss. Da hat sich's ja ein bisschen entspannt, aber Julie C., das würde mich von Ihnen interessieren, hat Sie ein heiliger Schauder überfallen, als Sie merken, um Gottes Willen, ich schreibe da ja einen Science-Fiction-Roman, was wird mir geschehen? Nee, ich habe eigentlich auch versucht, gar keinen zu schreiben, sondern nur diese Zukunft als einen Ort zu begreifen, an dem ich eben Dinge erfinden darf, die in unserer Gegenwart eben einfach tatsächlich unplausibel wären. Also für mich ist dieser Griff in die Zukunft nur eine Ausweichsmöglichkeit, um unsere Gegenwart zu schreiben. Ich habe überhaupt nicht versucht, die Technik vorzudenken. Also es gibt keine Hologramme, die statt der Fernseher in den Ecken tanzen. Es sind nur kleine, immer nur dann Andeutungen, wie es jetzt auch in der Lesung kurz vorkam, wenn es sich eben konkret auf das Gesundheitssystem bezieht, dass Dinge tatsächlich in die Zukunft science-fictionisiert werden. Alles andere dort ist eigentlich wie bei uns. Ja, also es ist sehr in unserer Zeit eigentlich verankert. Das heißt aber doch, Ihre ideale Leserin von Corpus Delicti wäre also Ulla Schmidt. Nee, ja, aber noch zusammen mit Frau Zypris. Also ohne Witz, ist der ideale Leser eigentlich jemand, der sich tatsächlich erst einmal verführen lässt. Also es hat mich überrascht, dass Sie sagen, dass Sie beim Lesen überhaupt nicht das Gefühl hatten, auch mal zustimmen zu können, sondern dass Sie von Anfang an eigentlich dachten, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Gattung, jetzt kommt hier so ein Klopper, also es ist total thesenhaft, das stimmt absolut, der ganze Roman beruht auf einem Für und Wider von Thesen, dass man sofort denkt, okay, wir leben in Deutschland, es geht um Totalitarismus, das ist böse und ich stehe auf der anderen Seite. Also das ist vielleicht so ein Impuls, der einen sofort befällt. Aber mein Wunsch war eigentlich viel mehr, und das wäre dann auch der ideale Leser, dass man sich doch irgendwie identifiziert. Also dass man dem Kramer und auch den anderen, zum Teil ja auch der Mia selbst, ernsthaft zuhört, wenn sie erklärt, warum es so reizvoll ist, an ein Leben zu denken, was risikofrei ist. Also das ist nicht nur sozusagen als politische These gedacht, sondern es geht mir auch wirklich um ein, ja, eigentlich fast philosophisches Problem, um dieses unauflösbare Paradoxon, dass wir einerseits Sicherheit uns wünschen, weil unser Naturell das von uns verlangt. Also wir wollen Störungsfreiheit, Schmerzfreiheit, unser ganzes System ist darauf ausgerichtet, sich selbst zu erhalten. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass wir nur Mensch sind durch den Grenzübertritt und dass wir nur Mensch werden auch am Leiden und an der Störung, an der Krankheit. Und wir schlingern zwischen diesen beiden Polen und zwischen diesen beiden Polen schlingern die Figuren und schlingert eben auch das System im Buch. Also es ist gar nicht so sehr gedacht gewesen als quasi ein Schild, das hochgehalten wird, einfach nur nieder mit der Gesundheitsdiktatur, sondern ich wollte eigentlich vielmehr zeigen, wie gut die Argumente für eine Gesundheitsdiktatur sind und wie falsch das Ergebnis aber trotzdem ist, zumindest wenn man eben dann letztlich doch auch meine Meinung vertritt und sagt, also letztlich geht es eben doch um die Freiheit zur Selbstverwirklichung und nicht um die Risikofreiheit. Nun erleben wir 2009 ja nicht nur das Darwin-Jahr, das allerorten schon gefeiert wird, sondern auch ein Schiller-Jahr. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann tritt mir da eine ordentliche Portion schillerscher Idealismus entgegen. Ja, Entschuldigung. Nicht entschuldigen. Das ist in der Tat, das finde ich auch die, also die eine Seite haben Sie gerade beschrieben, die Seite des der Gesundheitsdiktatur ist die, nicht nur die rationalistische, sondern auch die, natürlich die materialistische. Und die andere Figur, nämlich der Bruder, der Moritz, der ist im Grunde, und das hat mir sehr gefallen im Roman, der ist die Verkörperung tatsächlich von Idealismus, nämlich von der Vorstellung, dass es jenseits des Leibes, jenseits alles dessen, was wir auf Materie reduzieren können, andere Größen gibt, die sowohl Moral begründen, aber auch Leben lebenswert machen. Das sind dann Ideen oder das sind geistige Werte und so weiter. Insofern in der Tat ein idealistisches Plädoyer, ja. Ja, dem hänge ich auch wirklich an. Also ich kann einfach es nicht ertragen, dass, vielleicht ist es ja auch nur meine Paranoia, aber das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr in diese Richtung begibt, zu denken, alles, was den Menschen ausmacht, müsse sichtbar sein, also sei körperlich manifestiert, müsse sich messen lassen. Also diese große Vermaßung, dieser Effizienz, diese große Effizienzbewegung, der wir anhängen, die immer irgendwie körperlich determiniert ist, das läuft mir sowas von gegen den Strich. Also das macht mich ganz wuschig. Also ich glaube wirklich nach wie vor daran, dass der Mensch nur geistig erfassbar ist, determiniert sein kann und dass das unsere eigentliche Welt ist. Ich lasse mich davon auch nicht heilen. Dieser verhängnisvollen Tendenz hat Julie C., der Gesellschaft, hat Julie C. nun einen ganzen großen Roman entgegengestellt. Das heißt, Sie glauben dann letzten Endes doch an die Veränderbarkeit der Gesellschaft durch Schreiben von Romanen. Also in der Küche der Mutter meines Freundes darf man jetzt wieder rauchen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Juli C., ganz herzlichen Dank, Sibylle Levitscharow, Ichoma Mangold. Mir bleibt ganz zum Schluss noch der Hinweis auf die Bücher unserer Gäste heute Abend im Studio LCB. Der Roman Apostolov von Sibylle Levitscharow liegt im Surkamp Verlag. Vor Juli C.'s Roman Corpus Delicti ist bei Schöffling und Co. erschienen. Danke für Ihr Interesse und guten Abend. Thank you. Das war Studio LCB. Gäste unserer monatlichen öffentlichen Veranstaltungsreihe im Literarischen Kolloquium Berlin waren heute die Schriftstellerinnen Sibylle Levitscharow und Juli C. sowie der Literaturkritiker Ijoma Mangold. Unser Moderator in Berlin war Dennis Scheck.